entsprechenden Etiketten versehen und. Auch nett. Ja. Naja. Also wollt ihr jetzt wissen, warum ich mit Sport gekommen bin, oder sollen wir zuerst noch unseren Sponsor vorlesen? Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Biene. Herzlich willkommen, Titus. Herzlich willkommen, Titus. Herzlich willkommen, Hansi. Herzlich willkommen, Biene. Hallo. Jetzt für alle, die spät abends tätig sind. Rasch spüren Sie es selbst, wie lästige Müdigkeit verschwindet, wie Lebendigkeit und Gedankenkraft erwachen. Wenn Sie Hallo Wach nehmen, Sie brauchen nur zu befehlen. Schon bringt es Sie in Schwung, das bewährte, wohlschmeckende, unschädliche Hallo Wach. Die Tasse Kaffee in der Westentasche. Hallo Wach macht munter, auch im europäischen Ausland. Hallo Wach macht munter. Die 10-Stück-Packung um nur 1 D-Mark. Das kaufe ich um 3 Packungen gleich geradeaus. Bei den Nazis haben wir Drogen. Kaufe. Heute hat es diesen Slang-Ausdruck gegeben. Pervitin, oder? Panzerschokolade. Ja, genau. Das war Pervitin. Pervitin. Das Pervitin, war Pervitin, glaube ich. Hm? Pervitin. Also Ecstasy, oder? Nein, ich hätte ja geglaubt, so Crystal, oder? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, beides. Ich glaube, die haben schon alles gehabt. Da gibt es ja mehrere Publikationen. Also zum Beispiel Nazis on Speed. Oder, das ist ja was Älteres. Und das Neue jetzt, wo alle davon irgendwas reden. Mit Blitzkrieg. Ja, genau. Wie hat das Buch geheißen? Ich habe mir es nämlich auf meine Liste, auf meine Buchliste gegeben, falls es einmal frei wird in der Bibliothek. Der totale Rausch. Der totale Rausch. Wollt ihr den totalen Rausch? Wollt ihr den totalen Rausch? Nein. Ja. Ich glaube, Hitler war ja auch relativ süchtig, ne? Der hat ja sowas braucht für seine Zähne und so. Ja. Und von alle. Der Goebbels war Opiat, nicht Goebbels. Der dicke. Sigmund Freud. Der dicke Fliegerkapitän. Rommel. Nein, das war der Wüstenfuchs. Wie hat denn der jetzt geheißen? Der Luftwaffen-Heinzi. Na bitte. Göring. Deswegen. Göring, das war doch der... Der war doch Omafinist, oder? Also soll ich jetzt erzählen, warum ich zu... Ein Mücken in der Nase. Es gibt da drüben Spray. Ja, ich habe mich schon eingesprayt. Schaut euch das an, das sind keine Muskeln, das sind Stiche. Das sind Einstiche im Oberbizeps. Furchtbar. Da muss man sich glücklich stechen lassen. Sozusagen. Glücklich stechen. Naja. Schön Stecher. Na, an guten Stellen, wo es dann wie Muskeln ausschaut. Ah, okay. Ja, das sind aber dann rot, dann schaut es erst wieder. Ja, dann muss man was schminken. Das merkst du erst, wenn du mal zum Beispiel eine Watschen ins Gesicht kriegst, dass du dann so Schwellung hast, dann merkst du eigentlich, wie unnatürlich dein Gesicht ausschaut mit so einer Schwellung. Ja. Warum hast du da eigentlich so, bist du da dreckig am Hals, hast du gearbeitet? So schwarz ist er, ja. Was denn? Hast du gearbeitet irgendwas? Oder nein, ich habe mich eingeschmiert mit Creme. Mit schwarzer Creme. Mit Erdöl. Mit Creme. Nein, dann bin ich schwimmen auf die Donauinsel gegangen und vielleicht ist es ja Schlamm, Donauschlamm. Das kann sein, ja. Auf der Donauinsel wird schon fleißig aufgebaut, emsig. Ja, da ist ja das Wochenende. Das ist übrigens auch ein Thema auf meiner Agenda. Ja, sollen wir es gleich vorziehen? Ja, bitte. Ich bitte darum. Ich würde mir wünschen, mit euch ein Konzert anzusehen. Ich bin nicht da. Nein. Wo bist du? Die Jazzkitty kommt. Na, Hansi Hinterseher kommt. Amy McDonald kommt. Weiß nicht, und Kro. Und Kro. Also, ich bin gestern. Ich bin das gestern ist so ein schöner Name. Kro. Kra, kra. Ja, wieso reden wir da nicht über die Donauinsel fest, wenn sie eh nicht hingeht? Na, gehst du hin? Ja, ich hätte mir schon vorgenommen, eigentlich. Mhm. Okay. Ich bin gestern von einem sehr wichtigen Menschen gefragt worden, ob ich hingehe. Und ich habe wie aus der Pistole geschossen. Wichtiger wie wir? Ja. Der Arzt? Nein. Der Freundin? Ich habe keine Freundin. Ja, deine Verlobte. Ach so. Und ich habe gesagt, na, aber richtig bes und garstig. Weil es gibt 100 Gründe, nicht auf die Donauinsel zu gehen. Ich glaube, wie viel, 1 Million Gründe gibt es, um nicht auf die Donauinsel zu gehen, oder? Jedes einzelne. Ja, warte mal, wenn du richtigen Eingang erwischt, mit dem Radl hinfährst, dann kannst du gar den ganzen Alk mitschleppen. Wann ist denn das überhaupt? Dann nächstes Wochenende? Das Wochenende jetzt dann. Nein, das geht nicht. Ja, ich bin... In einer schönen Entfernung kannst du dann zum Beispiel das Open Air beim FM4-Platz beobachten. Ja, ich war einmal dort. Das war eigentlich so ganz nett halt. Also in der Wiesn sitzen und Konzerte schauen. Ich war oft dort. Wie dann viel, außerhalb. War ich noch ein junger Mensch. Ja, wie dann viel los war, dann bin ich gegangen. Ich bin ja irgendwann einmal wird es dunkel und wird es ungut, weil du stolperst dann über irgendeine Person, die da liegt oder irgendwie so. Ja. Nein. Aber total betrunken tut es eigentlich meistens lustig, sobald man seine Leute nicht verliert. Mhm. Bei Telefonie also, braucht man dann nicht. Ja, ich bin aber beim größeren Festival. Schlagergarten, Gloria? Nein, der war doch schon. Aber ich bin so stolz, dass ich den Namen richtig gesagt habe. Aber es ist super, dass du es weißt. Aber bist ich schon bin bei der Sonnenwendfeier in Weisching. Von der Oma? Ist es von Stefans Oma. Darf man seinen Namen sagen? Weiß ich gar nicht, habe ich ihn gefragt. Von seiner Familie. Ach so, von in Weisching. Also Verwandtschaft in Weiz, Spee, oder? Wo kommst du her? Wie? Bitte? In Mühldorf. Aber was ist das nicht Weiz? Weiz, nein. Warte mal, von wem? Völbach. Stefan ist doch der aus Niederösterreich Zwieback kommt, oder? Genau, der aus Niederösterreich kommt. Und wieso ist das in Kärnten? Ah, in Steiermark? Das ist ja nicht in der Steiermark, das ist ja in Niederösterreich. Ach so, kenn ich gar nicht. Das ist in der Nähe von Böheimkirch. Sankt Blödsinn. Sankt Blödsinn, Wahnsinn. Geil. Sag's euch. Jetzt bleiben wir bei der Donauinsel, oder? Ja, so Donauinsel ist auch zum Schwitzen. Ich war heute dort und gestern dort. Und jedes Mal war ich sehr erfrischt vom Schwimmen. Ja. Also, ich werde euch erzählen, wie das früher war. Wie ich noch junger Mensch war. Und wie. Ja, du lachst, aber ich und war. Und der Falco noch gelebt hat? Nein, das war kurz nach seinem Tod. Es gibt der Falco Tribute Konzert übrigens. Ja. Weil der 60 waren wir. Ich war da noch Student und da waren wir ja überhaupt allgemein erlebnisorientiert und haben uns halt jeden Scheiß angetan, den es gegeben hat. Das war solange wir nicht auf die Uni gehen haben müssen oder einen guten Grund gehabt haben, am nächsten Tag nicht auf die Uni zu gehen. Und dann war ich auf der Donauinsel und habe mir total viele lustige, coole Konzerte angeschaut und bin einmal angespielt worden. Aber das eigentlich Erschreckende, ja, da sitze ich so und auf einmal speit mich wer von hinten an. Das war ganz bizarr. T-Shirt oder Gesicht? Nein, T-Shirt. Boah. Also auf dem Buckel. Ich habe mal die mehr gehört, dass die Frauen gegenseitig die langen Haare zur Seite halten, wenn ich habe einmal am Typen mit langen Haaren die Haare aufseiten gehalten, wie er gespielt hat. Damals waren so Mädler, was die haben was alle lange Haare. Hast du aber nur die Finger in den Hosen gedrückt, damit er ja alles. Das mache ich sicher nicht. Der war so schön. Ein schöner Metal-Mann. Schöner Gespieler, ne? Wahnsinn. Das eigentlich Verstörende war, wie ich mich in die Büsche geschlagen habe zum Pipi machen. Und ich stehe halt so da und mache halt mein Geschäft. Und auf einmal reihe ich mich so auf die Seiten und sitzt direkt neben mir eine junge Frau und macht ihr Geschäft. Und ich reihe mich um und sitzt rechts neben mir eine junge Frau und macht ihr Geschäft. Ich habe mich genau zwischen die zwei eingestellt. Gut gemacht. Und dann habe ich mir irgendwie, das war so ein Moment, wo du nicht weißt, hörst du auf? Entschuldigung. Hast du aufhören müssen? Du jetzt Angst? Sag mal, greif mich da bitte auch nicht an. hat ein Bazillen, zwei Bazillen in seinem Körper und kommt dann spuckt mir an. Nein, ich wollte euch sagen, fragen, was schlimmer ist, im Gesicht angespielt werden oder das Leiberl angespielt werden. Jetzt würde ich gerne fragen, was ist schlimmer, angegriffen werden oder angespielt werden? Angespielt werden. Aber eher Gesicht oder Leiberl, was ist schlimmer? Ja, von hinten aufs Leiberl bitte werden. Na, Gesicht ist schon. Also nein, wenn ich angespielt werde, ja, nicht das Gesicht sperren. Das heißt, muss das T-Shirt dann wieder ausziehen. Ne? Jo. Ohnehin über den Kopf. Ja, aber der Gesicht kannst du nicht ausziehen, das ist das Problem. Ach so, na, stimmt, aber jetzt, um wieder zurückzukommen. Das ist auch wieder ein Argument. Ja. Ich stehe so da und ich denke, was mache ich jetzt? Drei im Jungen? Du musst nicht sofort irgendwie aufhören. Oder mache ich weiter? Nein, ich habe dann weitergemacht. Wenn man läuft und läuft. Ne? Ja, es tut weh, wenn man aufhört. Und das war, dann habe ich mir auch gedacht, okay, Donauinsel, das war mir sehr unangenehm. Ja, das kann man vorstellen. Wobei, denen war das, glaube ich, ziemlich... Ja. Ich meine, war wahrscheinlich nicht der erste urinierende Mann, den sie gesehen haben. Mir hat jemand beim Stadtpark in Graz zwischen die Viers geleuchtet mit einer Taschenlampe von, ich weiß nicht, 50 Meter Entfernung, während ich geholt habe. Ich möchte danke. What the fuck? Liebe Grüße von meiner Mumu. Das ist eigentlich nicht okay. Wieso macht das sowas? Ja, der hat halt herumgeleuchtet und geschaut, ob da Leute sind und hat mir dann halt geradeaus eingeleuchtet. Also vielleicht wollte er schon, ob du Drogen nimmst, Stadtpark und sowas. Ja, hab ich nicht da. Das war in den 70er, war das ja ein Hort alles der Literatur. Das ist ja sehr drogenlastig, die Folge bis jetzt, gell? No. Auf der Liste steht alles. Panzerschokolade. Ja. Bei Bedien, Alkohol. Was zu was Legalerem? Ich war jetzt bei einem auf einem Vortrag und der hat auch immer so geschnupft. Vielleicht hat er Pollenallergie. Ja. Shishek oder Carsten, der macht das immer. Was du beim Slavoj Žižek? Jetzt musst du erzählen, wie es beim Slavoj Žižek ist. Im großen Saal der Arbeiterkammer in der Theresianumgasse. Würdest du dir trauen, wenn du sagst, was er gesagt hat, seine Art zu reden nachzumachen oder wäre das dir zu intensiv. Also außer ich hätte den Satz auswendig gelernt. Aber ich muss dazu sagen, ich habe ihn nicht 1:1 gesehen, sondern umsonst umgeschleucht in das Theater, in der Theresianumgasse, wo es gestreamt worden ist, das Ganze. Okay, mhm. Weil so viel Leute waren, oder obwohl was? Wir uns angemeldet haben, sind wir nicht mehr reinkommen. Okay. Aber ich bin mit dem Fahrrad hingefahren und habe mein Fahrrad an die Ecke hingestellt und habe gleich mal die Schlange gesehen. So, das stößt davor, das Gebäude wie ein riesengroßes L, wo überall Leute stehen. Mhm. Ne? Mhm. Und ich habe nur auf die Birgit gewartet und es steht da so an der Ecke, kommt vom Westbahnhof, wie er Shishikawa, kommt darum, mit jemandem, der mit ihm unterwegs war und permanent im Quatschen. Ne? Kommt man runter, kommt man um die Ecken, bleiben stehen. Sagt der Zizek, what's that? They are waiting for you. Hideous. Und dann so, listen, can we, do you have another door where we can... Und der so, no. Popstars, Lavoy. Ja, es waren echt sehr, sehr viele junge Leute da. Junge Leute und die sehr, sehr viel auf ihr Aussehen Wert legen. Wie beim Chili Gonzales, da waren auch noch Hipster und Bobos. Das ist jetzt zu wertend. Stimmt, weil, nein, ich bin nicht selber einer. Ich bin jetzt unlängst, weil auf dem Ippenplatz, wo ich einmal gewohnt habe. Und mit einer Freundin, wir sind halt da am Wirr-Balkon, doch Garten gesessen, wie man immer das nennt. Wieso Wirr? Weil das Wirr hat eine Dependance am Ippenplatz jetzt. Mhm. Und ich habe so ungefähr eine halbe Stunde über Hipster und Bobos geschimpft, bis ich draufgekommen bin, dass ich eigentlich selber der extreme Hipster und Bobo bin. Findest? Ja, schon. Du hast aber jetzt gerade schon. Du ein bisschen aus wie so ein an dem Tag war ich schon sehr hip. Aus der Wäsche gewachsen. Ich dann habe ich Dankeschön. Dem plötzlich die Hosen passen. Und mir ist das. Dankeschön. Und aber mir gerne. Mir ist das dann erst so richtig bewusst geworden, dass es ja eigentlich ein Erkennungsmerkmal von Hipstern und Bobos ist, die dass Bord? Man immer schon an Bord gehabt hat. Man hat immer schon Hornbrüllen gehabt. Ja. Man hat immer schon ein Moleskine-Buch gehabt. Bevor alle anderen angefangen haben nachzumachen. Ja. Man hat da früher schon am Ippenplatz gewohnt. Was bedeutet Moleskine? Das ist dieses schwarze Notizbuch, kennst du das? Nein, es gibt es auch im Bund. Ein schwarzes Notizbuch. Ja, bunte. Und der ist schon ewig, gell? Schon bevor es alle kommt. Ja, aber bin mit der Frage. Was ist das geeignete Schreibmaterial dazu? Du bist ja ein Gabba-Hipster. Ein Stift oder ein Kuli oder ein Koh-i-Noor Druckbleistift mit Spitze hinten drauf. Ich weiß ja, aber gut, das haben wir doch, die haben immer so das MacBook. Das Tablett. Achso, das haben sie ja. Aber das hat man dabei. Was die Handschrift? Handschrift ist ja total, das ist total ironisch. Wenn ihr etwas handschriftlich... Total ironisch. Zuerst handschriftlich und dann... Das Wirr. Und ist es da auch so, dass da schöne, laute Musik gibt, die einigermaßen erträglich ist? Ich kann mich nicht erinnern, ob Musik war, ehrlich gesagt. Wir sind oben gesessen. Ist es so ein Türken? Nein, es ist eher so ein Chor. Ja, ich habe im Profil, beim Arzt, im Wartezimmer habe ich ein Profil, weil im Wartezimmer lese ich immer Profil, weil sonst... Hey, du hast auch einen Arzt im Dualcher Ecken. Ich habe bei Tarantinerstrauß, Zahnarzt. Und da habe ich im Profil gelesen, dass der ganze Brunnenmarkt wird jetzt von die Syrer übernommen. Der aber Brunnenmarkt ist jetzt aber nicht der Ippenplatz. Doch. Der Brunnenmarkt endet am Ippenplatz. Das ist, warst du noch nie am Ippenplatz? Nein, ich fahre öfters vorbei und wir haben immer von diesen Junkies bei der Jonstraße abgeschreckt. Ich fahre immer mit dem Rad praktisch quer das bis ist zum... ganz woanders. Du meinst die Josefstädter Straße, gell? Jetzt hätte ich fast wieder angegriffen. Josefstädter Straße, stimmt, ja. Aber wenn man da praktisch entlang fährt, da reinfährt, dann kommt man ja da zwangsläufig zum Ippenplatz. Und ich habe lange gebraucht, bis ich verstanden habe, also dass ich mitbekommen habe, dass G-Stone Records das Label eigentlich Grundsteingasse heißt. Also ja, Grundsteingasse 30 und. Ah, um nur mal zurückzukommen auf Zizek. Ja, am Schluss haben wir noch der Innenpolitik befragt und der so, ja, dann der Kurz wieder war praktisch euer neuer Minister oder euer neuer Kanzler und hat er gesagt, dass es in seinem Heimatland Hass Kurz ist ein sehr, sehr unflätiger Ausdruck für Schwanz. Und er kann nur lachen, wenn er das hört. Nein, Kurz ist noch grauslicher als wie Schwanz. Ja, Kurz. Ich glaube, Kurz sagen sie da. Kurz. Vielleicht ist das die Abkürzung von Kurz. Ich hätte ja gedacht, dass er Pole ist. Ist er Slowen? Nein, ist er so Ljubljana, ne? Leibach. Und wenn er dann liest, ja, Kurz comes to Croatia, dann muss er nur lachen. Oh, yeah, yeah. Wie war dein Monat, Biene? Mein Monat? Ja. Wir haben ja schon seit einem Monat nicht mehr gebrochen. Ja, da war ich in der Türkei, gell? Habe ich das schon erzählt? Ach so. Wer mäht am Flughafen diese 5 Wiesen? der Vorarbeiter. Und wann? Roboter. Und wann? Wann? Wann werden die gemäht? Frag ich mich. Ebte. Ist das nicht da, wo immer so viele Hasen zum Sehen sind? Ja, Hasen. Und Hasen. Was ich gesehen habe, ja. Super spannend. Ameisen. Ries. Ich glaube, es war ein Maus oder so. Greifvogel stürzt aber, holt sich irgendwas, fliegt davon. Habe ich vom Flugzeug aus gesehen, es war super spannend. Wie, habt ihr so lange im Flugzeug warten müssen, bis abhebt oder reingedacht? Frankfurt, ja. Achso, also ne, am türkischen Flughafen, der ist ja riesengroß angeblich. Ja, in Frankfurt. Nein, in der türkische Flughafen in Frankfurt. Der Atatürk ist irre. Der ist der zweitgrößte überhaupt in Europa, haben wir mal gehört. Na, Frankfurt. Frankfurt ist der größte. Ist der größte. Das dürfte der zweitgrößte sein, aber sie bauen aus. Das glaube ich nicht. Da ist sicher Schiphol oder irgendwas anderes für größer, oder? Schiphol. Ja. Naja, du musst denken, die Franzosen haben ja drei, oder? Die Pariser. Ja, ein Charles de Gaulle. Ja. Wie heißt denn die anderen zwei? Ja, keine Ahnung. Saint-Denis, Saint-Étienne. Saint-Étienne. Emmanuel. Je ne sais pas. Was sie wieder Franzosen? Jacqueline, oulala. Villeneuve. Bresso. Villeneuve, ja. Das haben wir schon mal gehabt. Depardieu. Nein, der Atatürk, er ist schon groß, aber jetzt nicht übertrieben, finde ich. Ja. Und es ist furchtbar schwül, stickig, heiß drinnen. Er ist ein bisschen grindig. Und dem ungeschultes Personal dort. Ich habe dort eine Flasche Raki gekauft und ein Parfum. Und der hat mich extra gefragt, wie es, also wo ich weiterhin fliege. Die fragen ja immer nach den Tickets. Da kriegst du so eine Versiegelung oder was? Ja, genau. Und die hätte ich kriegen sollen. Und ich habe ihm extra gesagt, ja, Frankfurt und dann weiter nach Wien. Hat er gesagt, ah, Austria, passt gut. Nichts eingepackt. Und in Frankfurt war das Erste, was wir aufgenommen haben, den Raki. Das ist Absicht, ne? Die Türken haben jetzt was gegen die Österreicher. Auch bei den Archäologen werden sie geschafft. Habe ich jetzt auch gehört. Ja. Die dürfen jetzt nicht schon seit Ewigkeiten haben sie immer gegraben dort und jetzt dürfen sie nicht mehr in Ephesus oder wo das ist. Ephesus und Smyrna. Smyrna. Es ist wieso wissen wir sowas? Ja, weil wir Nachrichten hören und stimmt, ja. Erwachsen ja. sind. Ne? Ja, aber dass ich weiß, dass das zweite Smyrna ist. Ja, das wäre jetzt echt peinlich, wenn es du kannst jetzt wirklich stolz auf dich selber sein. Wirklich, Hansi. Ja, ein bisschen bin ich schon. Was soll ich da sagen? Sag mal, du bist schon viel daheim, gell? Was? Du bist schon viel daheim. Du bist gemein, ich bin im Krankenstand, was soll ich da sagen? Red. Ja, und wir haben einige spannende Diskussionen gehabt mit türkischen Inländern, sagen wir so. Na, Moment, wo war die überhaupt sagen, in Ankara? In Istanbul. Hm. Wieso eigentlich von Anfang an? Warum seid ihr eigentlich hingeflogen? Habt ihr dort was zu erledigen gehabt? Ich war vom Training, ich war alleinig. Ach, du alleinig? Ja, genau. Ich alleinig, ganz alleinig, als Teilnehmerin in einem Training gesessen. Im neuen Job oder im alten Job? Im Übergang, sagen wir so. Ah, von der Foundation oder was? Nein, ich habe mich einfach beworben für ein Training. Ja, ich habe mit den Trainern halt geredet und die haben gesagt, naja, sie verstehen halt nicht diese Aufregung, die da in der EU los ist, dass da die Türkei nicht beitreten soll, bla bla bla, weil sie sind ja eh total demokratisch. Und und das sind aber eigentlich sehr gebildete Leute, gell? Die haben das wirklich, die glauben ernsthaft, dass er demokratisch ist. Ich bin ja fest überzeugt, dass Österreich nicht demokratisch ist. Ja, und das glauben sie halt. Und ich habe dann halt so ein bisschen angemerkt, so Wikipedia funktioniert bei euch nicht, weil jemand sagt, dass das nicht funktionieren soll. Naja, ja, da hast du die Meinung von einer Person gehört. Die Birgit ist da. Und sie, darf ich auch Zigaretten haben, Birgit? Hm? Drei Personen waren es, mit denen ich habe mich dann, also es war ein Herr aus der Ukraine, der in Litauen wohnt und wir zwei haben halt mit denen sozusagen mit den Türken. Ja, aber das ist wieder so typisch, weißt du Westlerin bildest dir ein, irgendjemanden was von Demokratie und Freiheit zu sagen. Ich meine, sag mal, genauso wie wenn ich dir jetzt als Frau erklären würde, wie du deine Selbstermächtigung da in die Wege leitest. Du rauchst meine. Aber seit wann wird da geraucht? Ja, Alkohol, wir seid Alkohol. Bitte, wer raucht? Seit Alkohol im Spiel ist okay. Ich weiß noch, erzähl nachher. Na, passt. Was hat mit Rauchen zu tun? Bitte. In den 80ern war meine Großtante die Burgitante, ich weiß nicht, wie sie in echt heißt. Burgunde oder? Walburga. Die kann wirklich Walburga kassen haben. Ja. Die Schwester von meiner Oma. Meine Tante Burgi hat Walburga kassen. Aus Linz droben. Aus Leonding. Sag mal Leonding, nicht Leonding. Echt? Ich hätte Leonding gesagt. Ich hätte auch Leonding gesagt. Aber Leonding? Angeblich haben die Eltern vom Hitlers Grab in Leonding. Wir waren nämlich einmal bei der Beerdigung von der Burgi in den 2000ern und da wollte uns dann der Dings unbedingt das Grab von den Eltern von Hitler sagen. Mhm. Von wem? Das Grab von den Eltern vom Hitler. Vom Hitler, vom Schickelgruber. Nein, Hitler. Hitler, ja, stimmt. Der Hitler drüber. Und die haben damals in die 80er Jahre Bären gesammelt im Wald bei meinen Eltern. Ich habe jetzt am Anfang wirklich gedacht. Ja, ja. Ich war mal kurz sicher, Braunbären. Heidelbeeren. Heidelbeeren, ja. Mhm. Und die haben immer, weil so das ist ja ab Nachmittag, so um drei, beginnt es dann mit den Gelsen damals. Die haben halt geracht im Wald, nur wegen den Gelsen. Damit nur die Gelsen deswegen, ja. Genau. Das ist halt, ich bin da jetzt voll dankbar, dass du jetzt rauchst, weil dann... Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Du hast das Break, gell? Ja, ich habe noch kein Problem. Ja, ich werde dann noch. Vielleicht doch. Das hat die Wucke persönlich genommen und hat sie auf meine Nase gesetzt. Aber sowas von genau drauf. Die andere wollte in meine Nase lachen. Normalerweise kommen die raus, wenn es so dämmerig wird, aber das ist echt Wahnsinn. Ich tue sogar, wir haben da drei Tonnen mit Wasser. Ja. Da muss man immer Spülmittel reintun, damit die Larven absinken und ersticken jämmerlich. Ja. Ich habe jetzt für den Vater so komische Tabletten kaufen müssen, die er da rein tut. Das sind aber irgendwelche natürlichen Feinde, so wie die... Ja, das gibt's, ja, da irgendwelche, wie heißt das? Ich weiß es nicht, was ist es für, sind es Keime, sind es Bakterien, sind es, I don't really know, sind es Würmer, irgendwas, was halt die Muckenlarven frisst. So ein bisschen wie diese komischen kleinen Schlupfwespen, die... Ja, genau, die habe ich gemeint, irgendwas ja. anderes töten. Was tun Motten, glaube ich. Nein. Motten auch. Ja, Motten gibt es auch. Motten, dann kannst du Schlupfwespen, kannst du im Internet kaufen. Sind Schlupfwespen? Heißt ich glaube, so. Ja, so irgendwie. Die sind ganz klein und die essen Motten. Ja, ich habe mir das noch nie gekauft. Irgend sowas. Ich habe ein bisschen Angst. Vor Motten oder vor Wespen? Vor den Schlupfwespen. Schlupfwespen. Wenn die dann daheim wohnen, aber die wohnen nicht lang. Weil die sterben dann relativ bald. Ja gut, Insektengitter reicht eh vollkommen. Außer du bist da wie bei uns in der Hütte. Ja, muss ich. Und du bist jetzt demnächst am Balkon, ne? Ja, ich hab demnächst am Balkon. Entschuldigung. Ich bin eh schon. Der hast mich deswegen so gefragt, warum ich da so braun bin beim Hals, warum das so plötzlich hochkommt. Oh mein Gott, Blackface. Das ist jetzt eh modern, diese schwarzen Masken. So mit Aktivkohle tut man sich jetzt Masken ins Gesicht schmieren. Blackfacing ist modern. Aktivkohlefiltermasken. Was? Ich finde so Masken, ich habe neulich wieder einen gesehen am Westbahnhof mit so einer Maske, die Asiaten tragen, sowas häufig, um sich nicht anzustecken oder um die Umgebung nicht anzustecken. Und ich finde das immer so ein bisschen verstörend. Andererseits, viele Menschen in dieser Stadt speziell gehen einem am Nerv. Mit ihren Keime und ihrem Angreifen. Nein, einfach nur in ihrem Verhalten. In ihrer Mikromimik. Mikromimik, what the fuck ist denn die Mikromimik? Das ist es ist Racing Beach Face. Racing. Na, wenn du, Racing wenn du so eine, Beach Face. Ich würde ein Beispiel nennen. Am Montag habe ich mein Auto weggestellt von der Kurzparkzone in 19. Und wir haben da praktisch überall rechts Vorrang. Und ich habe hinten einen Fahrradträger gehabt und wollte nicht so abrupt nach links fahren, weil da ein Auto gekommen ist. Und habe den so ganz nett vorbeigewunken. Ja. Hinter ihm kommt noch einer, ich schaue in eine andere Richtung, der nachkommende, und der ist dann auch relativ stringent an mir vorbeigefahren. Und die Sache ist so die, wenn du stehen bleibst, gibst du praktisch den Vorrang. Ja, Vorrangverzicht, habe ich gelernt. Und links der Typ, so ein Fußgänger, der zum Billa muss, der hat sich da extrem echauffiert, der hat mir da irgendwie, hat sich ans Hirn gegriffen. Und genau das ist das, genau da, da möchte ich nämlich stehen bleiben, möchte zu den Typen hingehen und ihm... Einfach sagen, du Trottel. Oder in die Eier greifen und richtig zurückgreifen. Oder einfach nur sagen, du Trottel. Oder so. Mir ist was Ähnliches aber passiert. Da kommt mir so eine Wut hoch. Weil das ist so unnötig. Ja. Mir ist was Ähnliches passiert. Ich war mal laufen, wie ich noch nicht im Krankenstand war. Und manchmal mache ich nur einfach so um den Block rum eine Runde. Und ich laufe halt so und ich sehe halt, da kommt ein Auto. Und ich sehe aber auch, das Auto hat ein Vorrang-Geben-Schild. Gell? Und das Auto sieht mich. Und ich denke mir, naja, gut, wenn er mich sieht und ich in Bewegung bin und er sein Vorrang-Geben hat, dann wäre ich halt drüber. Gell? Aber du bist ja kein Auto, ne? Ich bin kein Auto, ganz offensichtlich, gell? Weil der ist nämlich dann wirklich, der ist einfach weitergefahren und das war dann halt knapp. Ich meine, es ist nichts passiert, er hat gebremst, ich habe gebremst, wir haben uns dann angeschaut. Aber wir zwei haben eigentlich, der Fahrer und ich haben kein Problem gehabt. Ein Fußgänger hat mir dann angeschaut, es ist eine Fahrbahn, was erlauben Sie sich in den Herbst? Und dann habe ich gesagt, hey. Ich bin erstens ein Verkehrsteilnehmer, zweitens einmal halt der Führung und drittens einmal ich werde wohl auch noch leben dürfen, du. Habe ich dann mal weiter gesagt, bin einfach gelaufen. Weil man muss sich nicht auf alles einlassen. Ja, das ist das Ding halt. Man muss, ich weiß nicht, vielleicht steht man manchmal drüber. Wenn man sich vorstellt, man ist in Urlaub zum Beispiel, dann verzeiht man am meisten sowas. Weil dann ist man nicht in so einer Hurry. Ja, aber oft ist es so, dass man hinter sich so einen Druck verspürt. Speziell als Autofahrer hast du den Druck von hinten. Hinter dir ist der SUV und der will, der gibt. Der hängt an dir an der Stoßstange. Und das ist irgendwie, kennst du diesen Spruch, die Angst ist die Tochter der Feigheit. Ja, sehr gut. Und das ist doch dasselbe. Ist es nicht, gibt es nicht das, also Angst führt zu Hass führt zu Zorn führt zu unsäglichen Leid? Die Frau Marschall, unsere Lektorin, hat gesagt, Angst führt zu Handlungsunfähigkeit. Das finde ich gut. Das krieg ich ein bisschen warm. Angst führt zu Zorn führt zu Hass und Hass führt zu unsäglichen Leid. Das hat Meister Yoda gesagt, sehr kluger Mann. Wer hat das gesagt? Meister Yoda. Das ist der kleine grüne Zwerg. Hast du Star Wars nicht geschaut? Ich habe hier brav, makaber, ich habe brav Flugmodus eingeschalten. Ich nicht. Ups. Aber das hört man eh, oder? Das hört man doch. Man wird ja ein... Hört man? Nein, ich höre nichts. Nein, das war ja noch nie ein Problem jetzt, oder? Nein, wir haben nur dieses 50 Hertz Netzbrummeln gehabt. Jedes Mal, wenn wir mit dem Computer aufnehmen und dann den Computer am Strom haben, haben wir 50 Hertz Netzbrummeln. Also ohne geht's dann problemlos, ne? Genau. Und wir haben dann trotzdem vier verschiedene Spuren. Wir haben drei Spuren, weil wir nur drei Menschen sind. Nein, vier Spuren, weil einer ist ein Tito Seisel. Nein, das ist Zeit gemacht. Der geht in unsere Mikrofone ein. Ich habe jetzt nur drei Kanäle offen. Achso, es gibt keinen Ambient-Kanal. Nein. Ach, das brauchen wir nicht. Du, Ambient das hörst du. Setz mal kurz leise. Das hörst. Wenn man sich das anhört, dann, wenn man da einen Mitschnitt macht von diesem Vogelgeräusch, dann könnte man sich vorstellen, das ist alles geplant. Aha. Das ist nicht echt, meinst du? Na, warte mal, geben wir unseren Hörern und Hörerinnen mal kurz so Zeit zu entspannen, oder? Entspannend. Mein Gott, heute, wo ich echt eine volle Agenda-Liste hätte. Ja, jetzt ganz ruhig mal. Wie ist okay? Denn? 3, 2, 1. Ach so. Ist das Leben nicht schön? Mhm. Vollgas. Außer man hat Keime und Splints im Körper. Splints auch noch? Mhm. Ja, stimmt. Jetzt erzähl einmal. Okay. Wie geht's da denn? Ha? No, no. Ich war, brav wie ich bin ich im März oder sowas zum Arzt gegangen, zwängs der gesunden Untersuchung. Das wir wohl hoffentlich auch alle machen, oder? Geht's noch ja? Nie. Muss ich erst fang machen. An, Alter, fangt's an. Und zwar, wenn ihr die Geschichte fertig erzählen lasst, mich... Dann werdet ihr wissen, vielleicht ist es eine gute Idee. Da macht man meistens in unserem jungen Alter einen Bluttest und vielleicht schreibst du noch ein EKG und... EKG ist Herz. Herz, genau. Herz. Und das war es dann schon wieder. Und im Blut sieht man eh relativ viel. Beim Blut hat er gesehen, aha, sie haben zum Rauchen aufgehört, das ist schön. Er hat gesagt, ja, ich bin ganz stolz. Ja, da hat er gesehen, nur mehr drei Chick drinnen. Die werden anzackt und so. Und sie machen Sport, das finde ich auch schön. Woran sieht er das mit Sport? Ja, da sind so kleine Sportler drin, es sind so Emojis im Blut. Also, aber er hat gesagt, Ihre Leberwerte, Herr Hartkern, die gefallen mir gar nicht. Saufen Sie? Oder? Nein, nicht so viel, ja, nein, das hätte ich mir eh nicht gedacht. Na, schauen wir uns das einmal genauer an. Vielleicht ist da ja was, gell? Also hat er mal Überweisung geschrieben zum Ultraschall. Ich habe natürlich die Überweisung verfallen lassen, weil ich gedacht habe, wird schon nicht zu dringend sein, habe ich es mir nochmal geholt, bin ich zum Ultraschall gegangen. Die das dauert ja ewig, ne, bis man da dran kommt. Ja, das Ultraschall geht sofort. Ach so. Also zumindest ist ja eine Klasse, Radiologie, genau, Sonderklasse. das ist dann ein bisschen später bei der Geschichte. Bei der Radiologie, Herr Neid, ich bin absolut, ich zahl gern. Haben wir das nicht eh geredet? Haben wir schon mal geredet. Hätte das ganze Podcast Geld. In Versicherungen investiert. Ich habe schon geschaut, was so eine Dingsversicherung kostet. Ja. Mhm. Habe ich die Geschichte schon erzählt? Mit meinen Nierndl? Wir brauchen ja Redundanz dazu nur mal. Ich weiß es jetzt, ich meine, ich habe es schon oft erzählt. Du hast ja auch zwei Nieren, also. Stimmt eigentlich, ja. Na, jedenfalls hat die Frau halt dann mein Oberbauch abgeschmiert. Und angeschaut? Nein, schon mit diesem. Es gibt ja auch Männerkrebs. So. Ja, Männer können auch Brustkrebs kriegen, ja, ich weiß. Und hat dann halt, dann hat sie gesagt, aha, sie haben da Wasser in den Nieren. Warum haben sie denn Wasser in den Nieren? Ich habe da nicht wirklich gewusst, was das soll. Bin dann halt am nächsten Tag bin halt bei Gelegenheit dann zum Arzt wieder gegangen, Befund besprechen und so. Und die haben sie gesagt, ja, das ist eine Fettleber, die sie da haben, das ist ganz normal, nehmen sie ab, dann hört das auf. Aber das ist ja jetzt nichts Schlimmes, also das ist halt. das Fett sammelt sich halt in der Leber, das Schnitzelfett. Schnitzel. Und das war seine Niere, und da war ich sehr stolz auf meine Ärztin. Da hat sie sich nicht so ganz ausgekannt. Da hat sie gesagt, das weiß ich nicht so recht. Ah, da schicke ich sie lieber weiter. Und da hat sie gesagt, na, ich triff mich jetzt an mit einer sehr, sehr lieben Freundin von mir, die ist Nephrologin. Ja, das ist ja ideal. Was macht eine Nephrologin? Nephrologin ist eine Nierenfachärztin. Internistin. Dr. House praktisch. Also es gibt Internisten und Chirurgen. Die Chirurgen sind die mit dem Messer aufschneiden, und die Internisten sind die mit der Spritze irgendwelche Medikamente einjagen. Ach so. Ja. Und dann gibt es nur die Knochenmänner. Die Knochenmänner? Na, die Knochen. Welchen Knochen? Der Mirstelstandl. Was? Na, wie ist der Fachausdruck? Orthopäden. Genau. Knochenwurst? Genau. Knochenwurst? Okay, aber ich glaube, das sind auch Chirurgen. Aber ich weiß es nicht. Anywho's. Und die hat mich halt, der war mit zum Kaffee verabredet, weil wir privat befreundet sind. Praktisch verwandt, kann man sagen. Praktisch. Und es war Freitag vor die Osterferien, und ich wollte eigentlich nur Kaffee trinken und dann noch Eishockey-Match schauen, gell? Und sie sagt, trink den Kaffee aus, wir fahren ins Krankenhaus. Und dann haben sie halt alles durchgecheckt bei mir. Und dann sind sie draufgekommen, dass ich diese Hydronephrose, das Wasser in den Nieren, gell, die Biene gehen schon, weil sie die Geschichte schon kennt. Aber jetzt bin ich schon in der Geschichte, jetzt können wir aufhören, außer ich werde unterbrochen. In Ordnung, es ist zum Glück kein Tumor, es ist zum Glück kein Nierenstein, aber es muss irgendwas sein. Und da sind sie draufgekommen, naja, entweder ist es Schleichel, das von der Niere zur Blase führt, zu eng, dann müssen sie es aufmachen, eine sogenannte Schlitzung machen, oder es wird abgeklemmt. Und das wissen sie aber noch nicht. Durch ein Schnitzel, das noch im Weg liegt. Das Schnitzel von der Leber sich ja verirrt hat. Und haben sie denn schon beim Ultraschall? Ultraschall erkannt? Nein, das haben sie mal beim Ultraschall nicht. Dann haben sie mich mit Radioaktivität vollgespritzt und haben mir dann was ganz Gemeines gegeben, und zwar Lasix. Das ist ein Mittel, das dir aufs Klo gehen lässt. Oder regt die Nierentätigkeit an. Ja, das habe ich auch gekriegt einmal. Du musst alle 10 Minuten schiffen gehen, und das kommt richtig viel aus. Also ja. Ja, dann haben sie gesehen, es wird abgedruckt. Also jemand steht am Gartenschlauch praktisch. Ja. Und das haben sie mir dann operiert, und zwar am 23. März. Und das war die schlimmste Operation, die ich in meinem Leben bis jetzt gehabt habe. Also es war echt arg, ich habe das total unterschätzt. Es sind 7 Schläuche aus mir rausgekommen. Ja. Einer davon aus meinem Bauch, das war eine Drainage, wie es heißt. Da ist die ganze Zeit so blutiger, gelber Galz rausgekommen. Und einen Harnblasenkatheter habe ich auch gehabt. Das war echt nicht schön. Aber den haben sie mir dann zum Glück rausgetan. Das war natürlich der letzte Schlag. Die anderen waren alle so Venenflons und sowas, gell? So Venenverweilkatheter, wo sie halt irgendwelche Drogen in mich eingejagt haben. Was aber schon geil ist, weil. Was nicht schlecht ist, weil. Krankenhausdrogen sind schon die besten, finde ich. Also, way so above die Stadtbankdrogen. Ja, die können das besser abstimmen auf den Körper. Der Dealer kann das nicht so gut machen. Nein, der Dealer kann das nicht so gut machen wie der Arzt. Der kennt deine Blutwerte nicht und weiß nicht, wie viele Emojis da drin und so. und ja, genau. Also, dann haben sie mal den Schlauch aus dem Strullermann gezogen, und das war echt schön. Also, das war schön. Das war wirklich schön, wie sie den rausgeholt haben. Also, das kannst du dir nicht vorstellen. Also, ich wünsche das niemandem. Ja, ist das wie Lulu machen? Nein, also, du hast halt echt in dem Harngang einen Schlauch drin, gell? Und das, der einzige Vorteil ist, du musst nicht aufstehen, wenn du aufs Klo gehst, weil das geht alles in der Sacke. Genau, du kannst einfach, du redest mit Leuten, die dich besuchen, und dann. Ja, da hat jemand neben mir gerudelt, was? Und dann sagt er einfach, ich ludel gerade. Jetzt zum Beispiel. Ja, jetzt, ja. Aber es ist halt, du spürst halt, da ist was drinnen, gell? Und dann, wenn sie es außernehmen, das war echt schön, weil es einfach so, das ist ja mit einem Ballon befestigt innerhalb, gell? Geht auseinander, damit er nicht Genau, du hast den Ballon entwässern sozusagen, also klein machen wieder. Und dann ziehst du es da einfach raus, und es macht flutsch und weg ist. Ach, das war so. Und dann hat es gleich weggeschmissen, zum Glück. Den ganzen Scheiß. Und was aber der Herr Doktor noch gelassen hat bei mir drinnen, das war ein Splint, also eine Schiene, also ein Real zwischen Niere und Blasen. Also das Begradigung. Damit es nicht wieder zusammenklappt und zusammenfällt, sozusagen. Damit es gestärkt und gefestigt dann aus der ganzen Situation herausgeht. Und das Ganze wird mir jetzt morgen wieder rausgezogen. Ah, morgen schon. Morgen schon, ja. Und der Vater dann mit einer Kamera, ja, und einer Zange. Wahrscheinlich ist es schon klar, aber es ist halt trotzdem eine Kamera und eine Zange, die holt es dann halt aus. Oder? Und das ist halt dann auch, das ist dann morgen. Und da habe ich vorher, gestern, am Freitag habe ich in einem Becher nudeln müssen, eine Harnkultur machen. Und dann sind sie heute draufgekommen. Das sind so schöne Wörter. Ja, ja. Heute sind sie draufgekommen, dass ich zwei Keime habe. Und zwar einfach, um das jetzt einmal da. Amoxicillin plus Clavulin. Die habe ich und deswegen muss ich jetzt ein Antibiotics nehmen. Willkommen. Wie sind die reingekommen? Wahrscheinlich über. Es wird irgendein Besteck drinnen herumgefudelt. Nein, das geht, wenn du irgendeinen Fremdkörper im Körper hast, dann machen sie da das aus. Aber das Coole ist, meine Niere ist nicht kaputt. Aber die sind nicht dort reingekommen, diese zwei. Der Niere ist nicht kaputt. Der Niere ist nicht kaputt. Die Keime, ja, Ja, mit uns, mit dreckigem Besteck drin. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Wie sieht es aus? Sagen die dann auch, warum sowas passieren kann, dass das abgeknickt wird? Das hast du halt einfach. Wenn du das hast, dann hast du das. Und wie gesagt, ich bin nur draufgekommen, weil ich eben gesunden Untersuchung gegangen bin. Ja. Man weiß ja nicht, was und noch ist. Vorher hast du keine ersten Beschwerden gehabt. Gar nichts. Okay, wo waren wir? Hämoglobin haben wir 15,1. Der passt genau, weil das halt zwischen. Ja, ja. Hämoglobin ist. Das sind die Roten. Erythrozyten. Hämoglobin ist der Blutfarbstoff. Der sollte zwischen 14 und 17 sein und bei mir ist er 15,1. Leukozyten 9,3, Thrombozyten 251, Erythrozyten 5,24, Hämoglobin 15,1, Hematokrit. Liest du da nicht die, du musst die das sind ja gar nicht farblich hinterlegt, Werte. Diese Werte, ne? Nein. Du weißt ja gar nicht, keine Leukozyten keine. Ist ein bisschen hoch, gell? Die sollten nur 9 sein maximal. Aber wahrscheinlich ist es ja, du musst schon dazu lesen, wie die Normalwerte ja, so eben. Sind. Ja, aber ist das wirklich noch interessant? Eigentlich ist meine Krankenhausgeschichte schon fertig. Und deswegen bin ich eben Sport gekommen, weil. Das heißt, du musst morgen wieder in die Klinik. Ja, genau. Na, und heute hast du hin müssen, weil sie diese Keime gefunden haben. Genau. In deiner Abwesenheit. So ist es. Hast du ja angerufen und gesagt? Na, in der Harnkultur, die sie gemacht haben, sind sie draufgekommen. Also, okay. Und deswegen muss ich heute schon, weil morgen fudeln sie ja schon wieder drin rum. Die Keime hätten das auch. Also die hätten wir sagen können. Können. Ja, die hätten Keime sagen können, oder? Hätten selber hingehen also, können das auch das holen, tun das sind die volle Schweine. Und ab wann bist du wieder keimfrei? Sieben Tage lang nehme ich Augmentin. Okay. Augmentin. Ja, ich gehe nächste Woche zum Zahnarzt. Ich war erst. Mein Zahnarzt ist jetzt in Pension gegangen und Imker. Ja, nicht Imker schlecht. Ja. Imker, der hat zwei Völker gehabt. Du kennst die Geschichte schon, gell? Oh ja. Und zwar, das eine Volk hat er gleich am Anfang gekriegt, die haben sich schon eingewöhnt gehabt und haben schon ausgecheckt, wo die coolen Platzen sind und die waren total fleißig. Das waren die Mayas. Und das zweite Volk, gell, das hat er erst ein bisschen später gekriegt, die haben sich nicht so getraut, rauszugehen. Oder was auch immer. Die haben halt nicht so viel Honig produziert. Das waren die Biedermeiers. Das waren die Willis. und jetzt sind die Meiers, sind jetzt geschwärmt. Aber die sind nicht weit gekommen, nur 5 Meter in den nächsten Baum rein. Und dann haben sie wieder eingefangen und zurückgeschmissen. Das müssen sie machen, ne? Und jetzt haben sie selber, weil sie nicht alle reinschmeißen, haben keinen einen dritten Stock aufgemacht und da haben wir jetzt noch keinen Namen dafür. Ah, Cassandra? Cassandra? Wie ist das Fräulein Cassandra? Fräulein Cassandra, gell? Ich hätte mir halt gedacht, Azteken, das ist das ein bisschen. Es geht an, natürlich, ja. Nicht? Habe ich euch das erzählt mit diesen Hornissen, die da angreifen? Bei Bienenmeier sind die Hornissen immer die Bösen, ne? Ja, ja, nein. Mhm. Ich hab ein Video gesehen im Internet, wo, ich glaube, 30 Hornissen einen Bienenstock angreifen und das total irre machen, also total strategisch vorgehen und den innerhalb von einer halben Stunde komplett ausrotten. Wie die beißen dann die Bienen tot? Ja, die kommen also zuerst einmal fangen sie an, die irgendwie außer Zahn, ja, und dann bis zu den Larven halt ist dann. Die fressen es dann? Ja, ausnehmen, ja, genau. Und die haben so ein Bienenvolk von, ich weiß nicht wie viel, 1000 Bienen. 40.000? Ja, haben es komplett ausgerottet innerhalb von kürzester Zeit. Ich glaube 30 Hornissen oder so irgendwas haben es dort gesagt. Aber Sommerbienen halten nur 21 Tage, habe ich gehört. Also es gibt ja. Sommer- und Winterbienen anscheinend. Wahrscheinlich kommen jetzt irgendwelche Imker und alles ein Blödsinn, aber die leben nur 21 Tage, dann sind sie schon wieder tot. Das ist nicht lang. Das ist echt nicht lang, gell? Ja. Da gibt es ja so in Bienenvölkern, da gibt es ja dieses individualistische... Das, dass es Biedermeier auch schon so lang gibt, ist echt arg. Wahrscheinlich ist sie eine Winterbiene. Die halten 3 Monate. Aber es gibt ja es gibt ja einen Podcast, der widmet sich den... Bienengespräche hast, der von Lothar Bodingbauer. Genau, von Bodingbauer. Haben wir noch nie angehört, aber Bodingbauer macht ja interessante Sachen. Das ist physikalische Sorie. Mhm. Hast du es mit der Handschrift gehört? Nein, ich habe mir letztens was angehört über Pharma. Ah, das habe ich. Das war Pharma haben wir angehört. Und da hat er das erzählt, dass er Hobby-Imker ist. Und er hat eine gewisse Ähnlichkeit zu Chili Gonzales, der Lothar Bodingbauer, kommt mir vor. So ein ziemliches eckiges Gesicht und. Mhm. Ja. Stimmt, spielen ein paar Klavier, gell? Echt? Mhm. Und wer spielt? Ja, der Bodingbauer hat ein paar interessante Podcasts. Hast du das nicht? Nein. Lob und Tadel, da war das mit der Handschrift. Also das kenne ich nicht. Wer? Lobster und Tentakel, sein Bildungspodcast. Dann hat er die Bienengespräche, die physikalische Soiree. Dann irgendein Podcast über neue Musik mit einer Flötinistin aus Frankfurt. Sehr cool. Und den Macher-Report, oh, ich weiß nicht, ob er das noch tut. Ja, der ist sehr cool. Der Herr Bodingbauer ist, kann man fast sagen, ein Vorbild von mir. Nicht schlecht. Dem eifere ich ein bisschen nach. Werden wir es jemals schaffen, so gut zu sein wie unsere Vorbilder? Das ist ja immer so arg, ne? Plötzlich haben wir irgendwie so eine, wie sagt man da, wenn Frauen plötzlich sich emanzipieren, wir als Podcaster emanzipieren uns und werden dann praktisch so ähnlich von der Technik her wie unsere, die wir hören. Ne? Ich höre ja keine. Ach so. Ich habe niemanden zum Nacheifern. Das erinnert mich ein bisschen an die Musikszene. Es hat ja so in den 70ern, in den frühen 70ern diese deutschen Musiker gegeben, die Krautrock gemacht haben, also wenig Song, ja, sondern sehr, sehr soundorientiert, sehr, sehr viel mit Rhythmus und Schlagzeug und Synthesizer. Und die haben auch gesagt, ja, wir hören eigentlich gar nichts. Wir rauchen halt viel. Das tue ich auch nicht. Und dann sind praktisch die Engländer, die haben das total cool gefunden, die haben dann neu cool gefunden, Kraftwerk. Und Brian Eno hat praktisch die zweite Hälfte der 70er Jahre mit irgendwelchen deutschen Musikern verbracht, die so Krautrock gemacht haben. Ne? Mhm. Da steht irgendwas auf den Agenda von Modellbau. Was hat es damit auf sich? Modellbau? Ja, Modellbau. Ich glaube nicht, dass Modellbau steht. Modeausstellung. War wieder was. Ja, ich möchte nur ganz kurz sagen, wegen Vorbildern nach, einfach möchte ich eine kleine Geschichte erzählen. Ich war ja früher als junger Mensch, war ja ich habe in einer Band gespielt und wir waren ja echt keine gute Band. Also wir waren wirklich, wirklich schlecht. Und wir haben aber trotzdem so lokal ein, zwei, drei Auftritte gehabt halt in Oberkärnten und Umgebung. Wir waren wahrscheinlich sogar die beste Ska-Punk-Band in ganz Oberkärnten, weil wir die einzige waren. Bilde mir ein, zumindest die einzige mit einem Trompeter. Ach, das ist das Ska-Element, ne? Und ich habe hab halt ewig immer gedacht, ja, wir waren eigentlich wirklich nur schlecht und wir waren auch nicht wirklich gut. Gell? Also bei den eigentlich Proben, nur schlecht und gut und nicht gut. Nein, bei den Proben ist es meistens, wenn wir geprobt haben, haben wir sehr früh zum Trinken angefangen und viel Spaß gehabt. Also das ist ja wichtig, hat sich schon ausgezahlt, ja. Und irgendwann einmal triff ich dann, Jahre später, einen jungen Menschen, also noch einen jüngeren Menschen als mich sozusagen, der mir sagt, dass wir seine Vorbilder waren von seiner Band und seine Band ist richtig gut, nämlich. Das ist aber voll nett, oder? Also ich bin rot geworden, heißt, wie ein Krebsi. War total voll der Schamesröte. Aber naja, das passiert halt, gell? Modeausstellung war ich. Wo hat denn das stattgefunden? In Winterpalais. Und zwar war das wieder eine entgeltliche Einschaltung der Niederösterreich-Card. Ach so. Und ich bin mit meiner Schwester gewesen, weil ich wäre allein nie auf die Idee gekommen. Aber ich habe gesagt, du bist Kunsthistorikerin, du suchst das Museum aus, weil wir haben beide die Niederösterreich-Card, wir gehen halt dann dahin. Und ich bin dann halt im Winterpalais, das ja echt ein schönes Barockschlösschen ist. Und denke mal, mein Gott, die ganzen armen Leute, die das gebaut haben, für einen einzigen Menschen, der das nie benutzt hat, nur im Winter ein paar Mal da gewesen und dann in die Ecken gegaxt hat. Ah ja, genau, aber der Kaiser Franz hat keine Wasser-WCs benutzt, ne? Dann tun wir halt unsere Karten abgeben und Karten holen und dann geht halt eine und dann sehe ich Kleider. Und dann schaue ich so, die meine Schwester sagen so, das ist eine Modeausstellung. Und sie sagt, ja. Achso, was hast du gar nicht gewusst? Ich hab's nicht gewusst, nein, ich hab's echt nicht gewusst. Also sie hat's mal, glaube ich, gesagt, aber ich passe nicht immer auf, wenn man mit mir redet. Es war interessant, weil ich bin aus der Komfortzone raus. Und ich habe dann auch ein paar Fotos, die mich gemacht, weil zuerst haben wir uns nicht getraut, weil das war wirklich überwacht, wie sagt man da. Mhm. Weil meine Schwester war ja selber einmal Museumsaufseherin, heißt das, glaube ich. Overwatched war das jedenfalls, weil waren, glaube ich, in 10 Räumen waren 8 Aufseherinnen und Aufseher. Und wir haben uns zuerst nicht getraut, Fotos zu machen, aber dann haben wir gesehen, dass die ganzen deutschen Fotos machen. Und na, das heißt, die Gewandkleider, die waren auf Modelle drauf. Genau. Also keine Mannequins. Keine Mannequins. Ich habe meinen Hochzeitsanzug gefunden. Ja, wir werden dann die Fotos alle wahrscheinlich... Sehr schön mit so Blumen. Ja. Wir werden sie dann wahrscheinlich alle verlinken. Das hätte ja Elvis auch noch getragen. Elvis, der fette Elvis hätte aber nicht eingepasst. Mir gefällt auch. Und was dann halt auch sehr geil war zum Beispiel das. Also da habe ich mich ein bisschen erschreckt bei den Perücken. Ja, die sind super, kenne ich. Nein. Super geil, es ist echt hager. Ja. Das ist modern. Also sie haben immer modern mit Antik, also Antik, wie sagt man nicht, Antik, halt Ancient gegenübergestellt. Ja. Und es war arg, ja. Da habe ich zum Beispiel noch so Haarkleider The Mad Hatter. Okay. Mit einem Elefant. Riesengroßer Hut. Ja, und der Elefant als Rüssel. Also es ist echt spannend gewesen. Was sind das, Prototypen oder was? Ich kenne den Unterschied zwischen Haute Couture und Prêt-à-Porter. Magst du das im Folgenden uns erklären? Ja, ich hoffe, dass ich es schaffe. Okay, also dann versuche es, wenn du entstanden bist dazu. Prêt-à-Porter, die Biene unterbricht mir, weil die kennt sich ja aus, die weiß ja sogar, was so ein Dragoner ist. Ja. Prêt-à-Porter, das ist Alltagskleidung. Das heißt, zum Beispiel Yves Saint Laurent oder irgendeine andere Modemarke engagiert eine Designerin oder einen Designer und der macht eine Kollektion. Die ist Prêt-à-Porter, das heißt, die kannst du dir kaufen, kostet zwar 3.000, 4.000 Euro, aber damit fallst du nicht so extrem auf. Es ist halt Menschen, die sich auskennen, sagen, du tragst 3.000 Euro auf der Hose. Serienproduktion, ne? Praktisch Serienproduktion, wahrscheinlich im gleichen pakistanischen Sweatshop zusammengenäht wie der Kick. Und wahrscheinlich mit der gleichen Nähmaschine von der gleichen Frau, die gleich wenig gezahlt kriegt. Oder vom gleichen Kind. Aber das ist ja Gesellschaftskritik. Das nicht mal. Jedenfalls, das ist das, was du tragst. Und dann gibt es aber auch noch Haute Couture. Und die Haute Couture, das wird beim Modeschauen präsentiert. Da gibt es nur einmal. Ja? Und das macht dann auch die kleinen Schneidergehilfinnen und Gehilfen des Designers dann. So. Und das ist aber eine Idee, eine Skizze, eine Anregung, in welche Richtung er sich entwickeln könnte. Das ist dann praktisch wirklich Kunst. Verstehst? Die soll verstören, die soll anregen, die soll aufregen, die soll... Es gibt ja auch im Automobilbereich, ne? Die Prototypen und die Serienproduktion. Genau, so in die Richtung so geht circa, das auch. Ja. Mhm. Habe ich das richtig gesagt? Ja, na, ganz gut erklärt. Danke. Es gibt natürlich auch Prêt-à-Porter. Was heißt Couture? Ja, natürlich. Wo du die Kollektion sozusagen siehst. Couture wird wahrscheinlich Mode. Ist die Mode. So, ist die hohe Mode. Schneiderei, das ist die hohe Schneiderkunst sozusagen. Hast Prêt-à-Porter dann gemacht, um zu tragen, oder? Genau. Wahnsinn, wir zerlegen. Also wir haben Presso, wir zerlegen da heute sieht man wieder mal das Dringe. Agenda-Setting, da geht was weiter erst. Ich habe mir gedacht, wir könnten eine neue Kategorie einführen. Kategorien sind gefährlich. Die sind gefährlich, super. Machen wir keine, dann gibt es die Kategorie nur heute. Okay. Der Herr Hartkern hat das letzte Mal gesagt, als wir uns privat getroffen haben, nicht aus Businessgründen, gell, dass das Wort Endeffekt, dass das ja eigentlich keinen Sinn macht. Das hat Tautologie, Search-Effekt. Genau. Such a search. Das versteht sich ganz. Nein, ja nicht. Das ist eine Band. Ja, stimmt. Ja. Sind das die mit Lords of the Boards, ne? Nein, das ist Guano Apes. Aber die klingen so wie Lords of the Boards. In den 1995ern. Ja, ich habe mir auch gerade gedacht, das war so 96 irgendwann um die Zeit. Ja. Die waren mal beim Forest Glade und Pipe war Headliner und Jarvis Cocker hat gesagt, such a search, such a shit. Und da habe ich mir gedacht, wir könnten jedes Mal so ein Wort... Aha, etwas, was man vermeiden soll in Zukunft. Ja, was man vermeiden soll in Zukunft. Zum Beispiel Sinn machen. Ja, genau. Habe ich das gesagt gerade? Scheiße. Es ist wirklich nicht leicht, gell? Achso, nein, weil der Endeffekt, also der Effekt ist immer das Ende eines Prozesses. Deswegen ist der Endeffekt eine Tautologie oder Pleonasmus. Pleonasmus, was ist denn das? Schon? Das gleiche wie eine Tautologie. Also gleich. Auf Lateinisch. Zu viel, etwas zu viel, ein weißer Schimmel. Ja, blaue Blutschinhosen, was? A tote Leich. Ja, das Ergebnis. Ja, genau. Affirmative Subversion ist ja dasselbe, ne? Ja, wahrscheinlich. Das war nur ein gescheites Beispiel nennen. Und nicht blaue Blutschinhosen. Was mir ja immer passiert, und das wird mir ja immer wieder vorgenommen, dass ich immer scheinbar und anscheinend verwechseln. Ja, stimmt, das eine ist etwas... Das eine ist etwas, das andere ist... Genau, das eine ist etwas, was vorher gibt zu sein, das andere ist etwas, was so ist, weil man sieht, dass es so ist. Und ich muss immer nachdenken und jedes Mal, wenn ich nachdenke, sage ich, draufgeschissen. Ja, das mit den Wörtern, was oft ertappen sie dabei, dass man Wörter verwendet, die man nicht verwendet normalerweise, und man verwendet sie deswegen, weil das Gegenüber das ist, diesen Terminus verwendet, und deswegen muss man sie, tun sich manche Leute diesen Terminus an. Man will einfach gescheite Leute, wenn man gescheit ist. Nein, aber will sie einfach verständigen. Also. Also man muss jetzt so gewisse Weise an. Deswegen tue ich mir so schwer, wenn ich mit Mundartsprechern einerseits und mit Deutschen andererseits zu tun habe. Ne? Mhm. Ja, bei mir in der eigenen Arbeit haben sie schon nachgefragt, warum ich zu wenig Böll. Sie sind dann, aber ich Böll auch weniger in der Arbeit. Nein, ein bisschen, oder? Naja, du kennst also, mich ja nicht in der Arbeit. Ich sage keine Kollegen. Das stimmt aber, ja, das hat jetzt mein Vater auch zu mir gesagt, dass man mich, das, weil habe ich halt in Wien, mit Wienern rede ich ja auch eher so, dass man mich auch dann verstehen kann. Weil ich habe mit seinem Schüler gesagt, dann misst jetzt mit deinem Geodreieck Badewinkel. Welche Winkel? Bade. Ja, Bade 1. Bade 1. Ja, dann hat er mich angeschaut. Ich weiß nicht, ob es besser wäre, wenn man das so zu durchziehen würde. Auf jeden Fall. War das besser? Ja, sicher. Nur Mundart, in jeder Lebenslog. Sehr wohl. Ist das nicht irgendwie, evoziert das nicht ganz viele Missverständnisse? Was schaust du? Ah, nur so, weil das Wasser, wo die Biene ihre Füße drin badet, das wird immer dunkler wird. Es wird immer drüber. Okay, Toms Hütte. Ja. Es ist, aber es ist auch schon ein bisschen warm, muss ich sagen. Ja. Blackfeeding. Ja, ich tue ja immer, was ich so zwischendurch aus. Ich glaube, es ist jetzt wieder Zeit für ein Disclaimer, dass wir keine Rassisten sind, gell? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich hast du ja eigentlich nicht, gell? Also, im eigentlichen Sinne. Also. Warte, muss man, weißt, wenn man so in dieses, das ist ja oft so ein Nahkampf, ne? So ein sprachlicher Nahkampf. Ne? Da sollte man einfach sich Ruhe mal Auszeit nehmen und ein bisschen Thomas Bernhard hören oder lesen, und dann verschwindet es ganz schnell wieder. Weil da kommt man auf so ein Nullpunkt zurück, und dann hat man wieder Spaß am Leben eigentlich, glaube ich. Also in seiner Kommunikation. Ja. Also man soll sich nicht immer so ernst nehmen. Ja, stimmt. Man soll auch so ein bisschen vielleicht so in solche Situationen, wo sich Ärger anbahnt, vielleicht so ein bisschen Schauspiel versuchen. Schauspiel ist immer gut. Schauspiel, ich habe mal einen Erwin Schrödinger gespielt. Erwin Schrödinger? Der Katzenmann, weißt du? Nein, falsch. Doch. Der mit der Kreuz im Gas. Der Gaspistole. Nein. Erwin Schrödinger, der war am Tausender drauf, Kinderlein. Stimmt, ja, am alten Tausender. Ja. Ja, aber ich überlege jetzt gerade, ob ich wirklich den gespielt habe. Vielleicht hast du Bertha von Suttner gespielt und du weißt, ich war schon. Ich weiß nicht, gewusst, welcher Geldschein. Wir haben nicht gewusst, welcher Geldschein. Sicher. In was für einem Zusammenhang? In welchem Stück spielt man Erwin Schrödinger? Das war von der Schule so. Hämatokrit 42,7 passt genau, weil es soll zwischen 40 und 50 sein. Ah, Fanzi, was machst du so im Urlaub, Biene? Ich habe noch keinen offiziellen Urlaub, ich habe jetzt erst angefangen, gell? Also ich bin ja offiziell bei der alten Firma noch bis 15. Juli angestellt und arbeite jetzt aber schon was anderes. Kriegst du doppelt gezahlt? Mhm. Nice. Aber dafür keine Sommerfrische. Ja, ich werde im August aber den Urlaub kriegen. Aber du warst doch erst vor kurzem im Waldviertel. Ja, genau, ja, das war im Kraftschöpfen. Im Sporthotel. Übrigens, ich habe meine Mutter gefragt. Im Sporthotel Botzi. Die Familie Botzi ist bekannt. Ja. Der Sohn hat eine Videothek versucht zu etablieren in den 90ern. Gerade in den 90ern. Ist aber dann auf die Pleite gegangen. War knapp. Okay. Hat knapp zu spät. Ja, der hätte ins Hotel-Business einsteigen sollen. Wieso hat er das nicht gemacht? Ja, weiß nicht. Vielleicht wollte er irgendwie eigene Pläne verwirklichen. Jetzt sitzen sie immer noch im Hotel, die zwei alten Leute, die Armen. Ja. Bitte. Du, Titus, was ist eigentlich Fogma? Fogma. Da gibt es einen deutschen Regisseur. Ja. Das ist wie Dogma, nur Fogma. Aber ich weiß jetzt nicht genau, was das bedeutet. Jetzt ist der René Polish. Nein. Lars hast du, glaube ich, mit Vornamen, wie wir noch gemacht haben. Nein. Lasse hast du, glaube ich, mit Vornamen. Ich habe vergessen, wie er mit Nachnamen heißt. Lasse, tschüss. Seine zwei Bekannten. Tschüss. So schief war er. Tschüss hast du. Na, um beim Thema zu bleiben. Der hat zwei aktuelle Filme. Der erste hat geheißen Love Steaks und der zweite heißt Tiger Baby. Der aktuelle heißt Tiger Baby, der war vor kurzem in die Kinos. Und Fogma bedeutet, dass der eine spezielle Art hat, wie man Filme dreht. Das ist so ein bisschen angelehnt ans Theater. Mhm. Ah, da gibt es ganz, das ist ein richtiges... Also so wie Dogma. Ja, ich habe ja gesagt, wie Dogma. Ja. Das ist vielleicht so ein Fake-Dogma. Da steht zum Beispiel Fogma. Inhalt geht Fogma über... Fogma mit F oder was, nicht mit V. Ich hätte ja gedacht, wie Vlogger. Flock. Flock. Er, schaut, Fong, er hat jedenfalls einen großen Rauschebart und eine Glatze. Das kommt ja ein bisschen, also man könnte ein denken, ein junger Mann oder ein alter Mann? Ich schätze mal, er ist so alt wie du. Also ein doch, gesetztes Mann. Alter, aber, wie da, so immer, alt wie, aber noch so immer alt, was vor. Also immer so alt wie da oben oder so alt wie da unten? Da unten? Unsere Hörer und Hörerinnen sind keine Seher und Seherinnen. Also so alt wie im Kopf oder so alt wie im Herzen? Ich weiß nicht, wer da, wie der weiter unten drauf also da oben ist. 92, ja, da 34. Das war's jetzt, weiß nicht. Was steht da zum Beispiel? Inhalt geht über Ästhetik. Oder bei einem Schnitt okay, soll Zeit vergehen. Das heißt eben, und es gibt ich mein, kein das Drehbuch, es ist so eine Art Inszenierung. Das heißt, du warst ja, bist ja im Theater. Ja, ja. Das heißt, der macht Vorgaben, grobe Vorgaben und die Leute, Comedia dell'arte. So die lernen keinen Text, sondern die lernen, die wissen nur, was sie machen wollen, was wo sie hinwollen was, und was, dann okay, was passieren ja. soll und die tun dann praktisch wie normale Personen Freestyle. Agieren. Freestyle. Sie brauchen schöne Aussprüche, rocker, rocker, Mikrofon. Gegenläufige Free. Bewegungen, krasse Einstellungen, Größensprünge. Krasse Einstellungen, was sind krasse Einstellungen? Naja, wenn er die so von unten filmt okay, oder von oben auf dem Scheitel, oder? Auf dem Scheißhäusl? Auf dem Scheitel. Von ja, aber es könnten krasse Scheitel. Einstellungen stehen. Na, ich weiß es nicht. Also ist das schlimm und eine krasse Einstellung vor? Oder hat das genauer definiert? Naja, da steht zum Beispiel Mut zum Risiko. Experiment für Freiheit, die Offenheit auf Impulse aufzubauen. So wie unser Podcast eigentlich, ne? Wir dann ja total, ja. Permanent unterbrechen und Themen wechseln. Du schaust das Handy, ich schmeiß das aus der Hand. Dann will ich das nächste Gespräch. Ich habe was Wichtiges Streit. Aufschreiben müssen. Wir haben noch nie einen Live-Streit gehabt. Wohl beim letzten Mal, wie die Sicher Angreifstreit. Mit mir streitet es nie. Frag mal, ist der also Kampf gegen Panikstarre? Das heißt, man darf nie in Angst geraten, weil sonst hat man Panikstarre. Okay. Erlaubt keine Pseudoprofessionalität. Das heißt, wir wollen auch bezahlt werden. Wir haben eher einen Sponsor. Stimmt, ja. Ich werde euch demnächst mit meinem Podcast sponsern dann. Wenn ich mit meinem ja, Podcast die Biene Geld ist verdiene. Ja jetzt ein Groß. Also es ist schon kehrt keinen einzigen, aber heute schon zwei. Das ist echt was hast du nur für Monetarisierungsinteresse? Dummel Self-Plugging machen. Erzähl doch mal von dem Podcast. Mein Podcast? Ja. Heißt Geschichten aus dem Dinderwald. Ich habe mir die letzte Episode angehört, die war erstaunlich lang im Verhältnis zu den anderen Episoden. Ja, ja, aber die letzte Folge war ja die Fortsetzung von einer anderen Folge. Ah, das ist nicht gesagt worden. Das hätte natürlich thematisch gut gepasst, wenn man das gesagt bekommt. Ja, das ist aber in den Ankündigungen gestanden auf Instagram und auf Facebook. Ja, leider. Ja, leider. Leider habe ich nur ein Ohr und bin blind. Also es ist nicht für Leute im Rollstuhl und für taube Leute. Für blinde Leute. Gehörlos ist auch schlecht. Ja. Nein, aber zum Beispiel also ihr... Was ich nur kurz sagen, es ist jetzt wichtig zu unterbrechen. Menschen, die gehörlos sind, bevorzugen es, wenn du sagst gehörlos und nicht taub. Weil Tauben sind Vögel. Ja. Weil Tauben sind Vögel. Na, passt schon. Ja. Ist gespeichert. Nur die nicht gehörischen. Na schau, aber ihr darfst jetzt das nicht wirklich sagen, wenn jetzt so irgendwie eine Zeit vergeht, also so zwei Stunden später oder eine Woche später, es ist schon was passiert, das kann man eigentlich oft erahnen, aber oft auch nicht. Ja, muss ja man, nicht. Muss man. Na, sonst muss man immer die Zeit dazu sagen. Aber prinzipiell, das machen wir eh nicht. Wer wir? Ich habe keine Ahnung, mit wem machst du das eigentlich zusammen? Ha, mit dem Herrn Hartkern. Aber es wird auch noch andere Leute geben. Ich werde den Herrn Titus nochmal rekrutieren. Ich kann gut Mundartsprecher. es gibt ja dann auch Folgen auf Portugiesisch. Ja, aber vor der fürchte ich mich schon ein bisschen. Ja, ich fürchte, ja. Also ich habe echt Angst vor dir, aber es wird schon gut gehen. Ja, auf Englisch, auf Italienisch, wollen wir mal schauen. Und machen wir eigentlich eine Sommerserie? Es ist ja jetzt so heiß. Ja, Sommerserie machen wir dann schon wieder, oder? Wie machen wir das eigentlich? Wie letztes Jahr, das war super. Das war großartig. Die Leute mengen eh nur die Sommerserie. Du hast aber eigentlich dann kein Material fast gehabt eigentlich, oder? Na geh. Okay. Ich war der mit wenig Material. Also aus einem Missverständnis heraus geboren, hat dann irgendjemand irgendwelche Sachen auf Telegram, auf unseren Kommunikationskanal gepostet. Ich hab das so gemacht. Und dann war aber nicht klar, dass ich das Material dann verwenden soll. Also das da dann. Hast du verwendet? Das habe ich dann. Also nein, ich habe auch in unserem Telegram-Chat einige da. Nein, das machen wir bitte dann dieses Jahr anders. Das machen wir. Ja. Okay, bitte, das ist wieder so technisch. Ja, aber er ist der Regisseur und er will das so haben und wir sind einfach. Okay. Wir tun das jetzt. Ja, deswegen bitte ich euch darum. Merkst du, wie convenient ich gerade bin? Ja, du bist echt handsam. Als ob du auf Anabolika wärst. Als ob ich auf Augmentin unterwegs wäre. Nehme ich heute gleich noch einen vom Einschlafen. Und mein Thrombokritwert ist 0,30%, was aber auch voll passt, weil das halt zwischen 0,16 und 0,38 ist. Für was haben sie überhaupt repariert? Ha? Naja, alles passt. Schau mal. Wie ist denn das jetzt eigentlich? Es geht kein einziger für euch, weil du bist ja in Niederösterreich, in Böhmkirchen. In der Nähe von Böhmkirchen. Und du bist... In Wien, aber ich gehe sicher nicht aufs Donauausschlaginselfest. Donauausschlag. Donauausschlaginselfest. Arschlochinselfest. Donauausschlaginselfest. Aber da spielt sogar eine Band, die heißt Svoboda. Svoboda, na da muss ich ja hin. Ja. Die hören sich super an, aber ich habe mir das angehört, das klingt auch nicht so. Also da habe ich Voodoo Jürgens schon besser. Jetzt hat er sich gefreut. Voodoo Jürgens spielt nämlich in Dietmanns in Waldviertel in der Nähe von Groß-Gärungs Ende Juli und da schaue ich vielleicht hin. Jetzt haben wir eh generell gefragt, ich habe auch immer so oft mich gefragt nach deinen Urlaubsaktivitäten, aber da hast du eben gemeint, du bist im... das ist auf meiner Agenda, gell? Und nein, ist bei dir? Also ich werde im Juli siedeln. Ja, Moment, das ist ja praktisch vorne hier in die nächste. In ja, Haus. Aber man muss ein bisschen ausmalen vielleicht. Was ist das für Ficht auf mir oben? Das ist sicher sonst, dass ich mich stechen will. Ich schaue so lange an und rede mit ihm noch. Ausmalen. Und ausmalen und bla bla bla. Mhm. Nein, es geht jetzt nicht irgendwie, wir wollen jetzt keinen Monat miteinander verbringen, Gott bewahre, aber dann so. Im August werde ich dann wohnen. Und da ein bisschen Urlaub haben. Cool, cool. Bestimmte Menschen wollen Kroatien. Zum. Ja, wollen zum Frequency vorne. Wer will da hin? Das ist ja fast so deppert wie ein Schlachtdonauinselfest. Wer will da hin aus Frequency? Wer spielt denn da eigentlich? Warte mal, Manfred und Sanz? Mhm. Den würde ich schon gern sehen, aber sonst ist man wurscht. Manfred und wer? Manfred Mann. War cool. Manfred Mann, Earth, Wind and Fire and Pollen. Da fällt mir ein, Modeschau, ich war in Bratislava vor kurzem und da waren wir auch bei so einer Ostalgica, wie die damals im Ostblock Stoffe gemacht haben und Designs gemacht haben. Die sind wirklich auf einen Tisch, ohne Telefon, ohne Computer Design gesessen. Design oder Design? Ich sag Design. Das ist so okay. Wienerisch, weißt du. Man muss ja ein bisschen anbieten an seine Klientel. Wieso? Entschuldigung. Trottoir. Na und da, und da haben sie so schöne, und die sitzen da und meinen... Die meinen diese Blümchen. Aber nicht wenig, die meinen viel Blümchen. Und das wird dann praktisch Tapete oder Gewand und Kleider. Cool. Und das, die haben dann halt so richtig ostmäßig ausgeschaut. Apropos Osten, ich fahre im August nach Kuba. Ach so, Hochzeitsreise, oder? Hochzeitsreise, ja. Genau. Hochzeitsreise. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das schon gesagt habe, dass ich heiraten will, aber auf jetzt ist es ja heraus. Nein, ich habe mir das vorgestellt, doch. Das heißt, wir unternehmen gar nichts. Wir dann eigentlich nur separat aufnehmen. Wir tun uns wieder separat aufnehmen. Das ist ja Sommerpause. Geh sicher unternehmen, was da man. Wenn wir da sind, ja, wohl. Ja. Ich fliege erst am 8. Ja, auf Donauinselfest gehen wir auf alle Fälle nicht. Ja, auf so einer Insel Arschlochfest gehen nicht. Ne? Boah, beim Glukosewert, das war echt knapp, gell? 103 habe ich den Wert und er soll zwischen 74 und 106 sein. Puh. Also knapp drüber. Ja, aber es passt schon. Kurvenkratz. Na und hast jetzt... ein Sportprogramm vor dir? Was? Nein. Gar nichts. Also nur andere Ernährung. Was? Wieso? Ja, wegen der Fettleber. Ach so, ja, Fettleber. Ja, sicher, geht nicht anders. Man kann der Gabel nicht davon laufen. Wie sagt man das? Sports Buddies werden? Man kann der Gabel nicht davon laufen. Der Gabel? Kann man nicht davon laufen. Du kannst nicht abnehmen, wenn du nicht deine Ernährung veränderst. Ach, das meinst du, ja. Ja, man kann es ja mit Sport kombinieren, ne? Damit nein, kombinieren ist immer gut. Damit man mehr Sauerstoff im Blut hat. Kombinieren ist immer gut, aber allein reicht es halt nicht. Ja. Und schon gar nicht laufen. Ja, laufen noch am ehesten, aber so ist. Ich habe jetzt. Versuchst du ja wieder. Aber gern, so, ja, mach mal gemeinsam Sport. Aber du bist ja nicht so ein Schwimmer. Ich bin nicht so der extreme Schwimmer, ich bin mehr Radler. Ja, aber gehst du im Sommer einmal schwimmen? Ja, ich war die letzten zwei Tage auf der Donauinsel und normalerweise habe ich also vor. Ich mag nur im Schwimmbad schwimmen. Auf der Donauinsel mag ich mehr so ein Juni, 16. Juni ist mein Monatskarten abgelaufen dieses Jahr und das war die letzte für die Saison und jetzt gehe ich auf die Donauinsel immer wieder. Na klar, versuche immer das Kraulen so ein bisschen zu lernen. Ich habe ja Knieschmerzen bekommen und habe dann zum Kraulen angefangen, weil ich den Verdacht gehabt habe, es liegt am Brustschwimmen, an den Fußschlag, an den Frosch. Schwung. Und eigentlich war es das, dass ich seitdem ich nicht mehr in der Uni huck, also seit die Uni vorbei ist, habe ich keine Knieschmerzen mehr. Also ich gehe mal schon aus? Für mich schon. Naja, und seitdem habe ich den Verdacht, dass es eigentlich nur mehr an den harten Bänken liegt. Ja, und also, aber eine Raltour? Nein. Ich mache im August eine Raltour. Ja, wohin geht's? Mit einem ehemaligen Arbeitskollegen machen wir die Thaya-Runde. Das heißt, wir fahren in irgendwo da, weiß ich nicht, Weidhofen los und da, an den ehemaligen Bahntrassen, die da Erwin Pöll aufgelassen hat. Das sind jetzt Radwege. Das sind jetzt Radwege. Und da fahren wir rauf nach Zlabings und da übernachten wir. Und dann fahren wir wieder zurück. Mhm. 110 Kilometer, glaube ich, insgesamt. Also. Ah, wir gehen wandern im Juli. Wohin denn? Moment. Haben wir schon was ausgemacht? Ja, wir machen eine Pärchenwanderung. Eine Bierchenwanderung. Pärchenwanderung. Pärchen verpisst Warte. Euch, keiner vermisst. Und zwar Krumbachstein. Kenne ich nicht. Von Kaiserbrunn nach Beierbach. Gehen wir. Beierbach. Beierbach-Reichenau, das sind die Rags, die Rugs, genau. Die Rooks. Ich möchte mit meiner Niederösterreich-Card den Schneeberg machen. Ja, das möchte ich auch machen. Machen wir das? Den Schneeberg kann man doch bei Food machen, oder muss man da irgendwie mit da der Salamander? Da machen wir uns einen Termin aus, gell? Ja, da ist der Kuss bin dabei, aber fährt das Salamander, oder was? Ja, wir fahren mit dem Salamander auf, ja. Aber das dann ziehen wir oben um und dann fahren wir wieder auf. Ja. Ich hab nur eine Talfahrt von der Rax, aber die habe ich schon weggeschmissen, weil es schon ein paar Jahre alt ist. Ich habe damals die letzte Talfahrt verpasst und bin zu Fuß runtergegangen. Bitter. Ja, es war bitter. Ist mir beim Schöckl mal passiert? Das ist ein Schöckl. Der Schöckl ist der Grazer Hausberg und wir waren nur oben wegen einer Ausstellung. Das heißt, ich habe nur. Nein, das ist der Schöckl ist ein bisschen außerhalb von Graz und der Schlossberg ist in der Mitte. Es ist Folgendes. Folgendes hat sich zugetragen. Ui, eine Sage. Genau, du kennst die aus. Nein, ich weiß nur, wie es läuft. Der Teufel! Ich glaube, der Teufel hat vom Dachstein oder so ein Stiegel gestohlen und ist dann über Graz geflogen. Okay. Und hat ein Stiegel verloren. Das ist der Schlossberg. Und nein, das war der Schöckl und dann hat er nochmal ein Stiegel verloren und das ist der Schlossberg. So irgendwie war das. Und das kleinere Stiegel ist halt der Schlossberg und das größere Stiegel ist der Schöckl. Die Leute. Du hast ein schlechtes Schuhwerk damals dabei wahrscheinlich auch. Nein, ich habe damals nur Flipflops angehabt oder so irgendwas, weil ich nur aufgefahren bin wegen dieser Ausstellung. Nach der Arbeit so mal schnell spontan. Und wir sind mit der Gondel aufgefahren, Ausstellung anschauen und wollten wieder runterfahren. Und dann war nichts mehr mit runterfahren. Aber der Restaurantleiter dort hat uns dann mit dem Auto mit runtergenommen. Ach, das ist schön. Das ist sehr nett, ja, weil sonst hätten wir dort mit Flipflops. Das ist ja ungut gewesen. Aber bei Dämmerung runtergehen müssen. Wisst ihr, was auch total nett ist? Mein Lipase-Wert, gell? Der ist 33 und der soll zwischen 13 und 60 sein. Der Litbarski-Wert. Lipase. Das ist was mit Fett. Mit Fett. Also mit was macht er nicht denn Auto, den Peugeot? Ich habe kein Auto. Meine Frau hat ein Auto. Aber du hast den Zugang zu einem Schlüssel für ein Auto. Ich habe einen Autoschlüssel. Wie geht's damit? Dem geht's gut, genau. Das wollte ich dir fragen, was du davon haltest. Mir ist empfohlen worden, die Winterreifen tot zu fahren. Ist das gescheit? Sind die Sommerreifen jetzt im Augenblick oben? Also nein, ich tue es immer so, dass ich fürs Pickerl tue Winterreifen rauf, weil da habe ich genug Profil drauf. Aber sind die Winterreifen oben? Naja, aber hast du die Winterreifen sind sozusagen schon immer im Winterreifen, weil sie angefahren sind, oder wie? Die werden jetzt über den Sommer dort gefahren. Ja, dann werden neue. Auf der anderen Seite, in der Stadt brauchst du eigentlich keine wirklichen guten Winterreifen. Das heißt, wenn sie noch machen würden, dann. Ja, aber wenn die Sommerreifen im Quartier sind. So. Ich habe keine Ahnung. Ich schaue mal geschwind auf meine Dings. Ich habe einen Raspberry Pi. Ich mache mal draus einen Retro Pi. Also eine Spielkonsole. Die Biene schaut mir groß an. Interessiert dich sowas? Ich habe jetzt gedacht, es gibt Kuchen und hast die hat noch nicht rausgekriegt. Hast du das nicht Arcade? Kann sein, ja. Ich muss mir das zuerst alles anschauen. Ist es ein interessantes Thema? Was ist das? Ist das so ein Gamecube? Das ist ein kleiner Minicomputer. Mit dem oh mein Gott, ich habe ein nächstes Lieblingsspiel. Was denn? Ah, das habe ich in der Türkei gespielt mit den jungen Leuten. Ich habe Downs, das wäre jung. Das heißt Hula Hoop. Just Dance. Put on your red shoes and dance with me. Roxanne. Wir sind so alt. Und die jungen Leute haben das gespielt. Und wir haben das einfach groß auf dem Beamer sozusagen auf YouTube-Videos angeschaut. Da gibt es Just Dance und dann gibt es alle möglichen Lieder. So Weihnachtslieder und irgendwas anderes und so modernes Zeug. Und da siehst du Leute, beziehungsweise Umrisse von Leuten, wie sie halt tanzen. Mhm. Und du musst dann jeweils die Dance-Moves nachmachen. Moment, du hast ein Projektor, du siehst auf einer großen Fläche Leute, die tanzen und wenn du die ein Projektor hast. Also wir haben zum Beispiel, wir haben nur mit dem mit dem Beamer von YouTube diese Videos angeschaut. In Wirklichkeit ist das Ganze, glaube ich, für die Wii, wo du sozusagen irgendwie mit diesem Steckerl, das du in der Hand hast, dann auch kontrolliert wird und dann kriegst du, das ist wie Sings dafür tanzen. Wahrscheinlich Xbox Kinect. Ah, du kriegst dann eine Haltungswertung oder eine Bewegungswertung. Ja, genau, und wir haben aber einfach nur auf YouTube diese Videos angeschaut und es war super lustig. Das gibt es ja bei der Big Bang Theory, sieht man das in einer Folge, wo sie tanzen die Stormtroopers, ich glaube schon. Was für Musik, was war das? Ja, quer durch die Bank. Ein 40-jähriger Türke hat sich immer Justin Bieber gewünscht, ich weiß aber nicht warum. Aber wir haben auch andere Sachen gedanced. Was lustig. Hast du so gedanced? Ja, zum Beispiel Dragostea Dinde. Super gut. Was ist das? Maya. Maya. Maya. Ja. Alles cool, ja. Hey, 20 Jahre Maria Macarena, oder? Da ist Maria, ja, das haben wir auch getanzt. Na, ernsthaft? Das ist 20 Jahre. Ja, das ist sicher älter. Das war sicher Sommer 96 war es, ja. Das ist schon öder, ja. Das ist schon... Vor 20 Jahren ist Villeneuve Weltmeister geworden. Hey, genau. Was ich ist muss jetzt eigentlich noch was erzählen. Fahrt ihr nicht auf Nummer 1 Ring? Nein, ich fahre nicht runter. Aber du fährst? Ja, aber wir dürfen die Folge bitte nicht vorher veröffentlichen, weil es ist ein Geburtstagsgeschenk. Wann dürfen sie nicht veröffentlichen? Er hat am 10. Geburtstag. Aber ich habe am 31. Geburtstag. Am 10. Juni. Am 10. Juli. Na, den müssen wir vorher veröffentlichen. Den müssen wir ausschneiden. Okay, Alter, ich habe gedacht, wir machen eine schnittfreie Folge. Wer denn der Stefan, oder was? Der Stefan hat Geburtstag und ich schenke ihm Karten. Und ihr seid auf der A1-Tribüne, oder was? Nein, bitte, so viel Geld habe ich auch nicht. Was ist die A1-Tribüne? Erzähl einfach ein bisschen was. Ja, ich habe normale Karten gekauft, so Stehplatzkarten. Ich weiß nicht, wo man da steht. Irgendwo. Sag ihm einfach, er darf die Folge nicht anschauen. Nein, er hört es ja eh nicht normalerweise. Das ist ja mein Scheißdreck wahrscheinlich. Ne? Ich glaube, all unsere Partnerinnen ist es scheißegal. Ich glaube, wir reden da ins Leere. Nein, die kriege ich einfach dazu. Ja, die... Wir schreien da ins Nichts. Na. Ich kann sie rausschneiden und wir fangen wieder von vorne an. Wer sagt, dass du schneidest? Achso, du hast jetzt Zeit, gell? Naja, ich hätte sie schnittfrei gemacht. Ich habe das vergangene Wochenende damit verbracht, mir die 24 Stunden von Le Mans anzuschauen. Na. Das große Rennen. Die waren auf Amazon, gell? Es gibt drei große Rennen. Eins ist Indy 500, das andere ist Le Mans, Monaco. Das dritte ist Monaco. Alter, ich habe eins gewusst. Indy 500 und Le Mans. Und Monaco ist zur gleichen Zeit. Warte, jetzt weiß ich was. Fernando Massa, Felipe Massa hat alle drei gewonnen. Er hat gar nichts gewonnen. Schade. Naja, Fernando Alonso hat... Den habe ich gemeint. Ist bei Indy 500 mitgefahren. Also. Und war super, echt super. Aber irgendwann ist mir aufgefallen, dass die amerikanischen Moderatoren, die sind so positiv. Die sagen so, he learned a lot, he's really fast. Ja, und in Wirklichkeit... Weißt du, die sind so positiv. Und die englischen... That is a good question. Die englischen Sprecher, die sagen so, no, it's nothing. Yeah. Aber wirklich, Alonso ist super okay. Gefahren. Bist du mir angreifst. Bis der Motor explodiert ist. Oh, fuck. Warum explodiert der Motor? Ja, Motorschaden, Honda, ne? Entweder Honda ist entweder schnell sind es meistens in der Formel 1, sind es nicht schnell. Da gibt es ja schon so Gerüchte, dass Formel 1, also dass jetzt McLaren umsteigt auf Mercedes-Motoren und stattdessen Williams-Honda-Motoren bekommt, die so schlecht sind. Und magst du wie ein Radler dahlen? Ich kann nicht. Ja, mach auf, ich trinke den Rest. Ja, vielleicht trinke ich ihren ganzen, dann weiß es noch nicht. Ich hab hast du so einen Aufmacher in Sie? Warte. Flaschenöffner. Das Feuerzeug. Ja, genau. Das kann ich ja nicht. Jedenfalls haben wir die Le Mans 24-Stunden-Rennen angeschaut, die im vergangenen Wochenende waren. Ich kann es auch nicht. Zu wenig Kraft. Ah, lass mich machen, du machst das Feuerzeug kaputt. Das ist schon komplett abgesplittert. Feuerzeug vom Steirer Papp. Und vom Steirer Papp? Letztes Jahr war ich schon sehr, sehr umtriebig. Und habe mir ganz genau angeschaut und dieses Jahr hat es mir nicht so richtig getaugt. Einerseits, weil so viel Werbung war auf Eurosport und andererseits, weil der Sound von Porsche nicht mehr so gut ist wie der letztes Jahr. Entschuldigung, ist es noch in Le Mans, oder was? In Le Mans, ja. Und vielleicht liegt es daran, dass dieses Jahr scheinbar die Porsches keine Innenkameras gehabt haben. Und letztes Jahr war es so, die sind praktisch in die Boxengasse gefahren und die stängeln wirklich lange in der Boxengasse, weil nur... Ich glaube, 6 Personen insgesamt dürfen das Auto betreuen und sie dürfen nur tanken, wenn alle 4 Räder am Boden sind. Das heißt, das Auto fährt ein in die Box und alle 26 Runden musst tanken und reifen. Was? Alle 26 Runden? Alle 26 Runden brauchst du gleich reifen. Tanken alle zweimal. Und Alter. Das heißt, das Auto fährt rein, das wird hochgehoben, die kriegen gleich reifen Und dann wird es runtergesetzt und dann erst dann tanken. Und tanken dauert echt lang. Und in der Formel 1 ist es anders, oder? In der Formel 1 hat es gleichzeitig gemacht. Nein, tanken, es wird nicht mehr getankt in der Formel 1 mittlerweile. Die dann immer Reifen wechseln, deswegen dauern die Reifen wechseln ungefähr 3 Sekunden. Aber während die Reifen wechseln, können ja trotzdem ein bisschen ein Schluck Benzin einladen, oder? Was? Das ist verboten. Es ist verboten? Ja, das ist die Regel, die vorgesetzte Regel. Und ja, schon, aber du, ganz Entschuldigung, ich will dich nicht unterbrechen. Bei einem 4-2-Stunden-Rennen genau musst du tanken, weil sonst passt das ist nicht. Mir schon klar, aber in der Formel 1 ist es gescheiter, weil du kannst dir dann mehr Gas geben, oder? Richtig, du bist schneller. Aber das ist Auslegungssache, weil am Ende des Rennens bist du fast leer und dann bist du genauso schnell. Okay. Das heißt, es ist immer wieder so ein Kompromiss. Ne? Es hat immer wieder Perioden gegeben, da haben sie tankt und dann hat es Perioden gegeben, da hast du nicht tankt. Ne? So machen sie sich das aus? Oder? Moment, ja, das dann sind sie mir ausschnotzen, da ausschnopsen. Und jedenfalls, wenn das Auto dann raus aus der Box fährt von Le Mans, der Porsche, der hat so einen super Sound gehabt, der ist richtig so. Also es war irgendwie. Und das war dieses Jahr nicht der Fall. Aber es war trotzdem spannend, weil Toyota praktisch war, es gibt ganz verschiedene Serien. Also zum Beispiel die erste Serie, das waren praktisch die Porsches gegen die Toyotas. Die haben nicht nur einen starken Motor, sondern auch einen Hybrid. Und dann gibt es die LMPs. Was? Ein Hybridmotor, ja. Die fahren mit Strom? Ja, genau. Ja. Geil. Und dann gibt es noch welche, die haben nur normale Motoren. Dann gibt es Prototypen. Gibt's und da gibt es Tourenwagen. Teslas gibt es keine. Okay. Und es hat sehr, sehr gut ausgeschaut, die ersten 12 Stunden für Toyota. Dann haben sie den Woods interviewt und der hat gesagt, na, wollen wir mal, weil der ist bei Toyota ziemlich intus, der ist im Team drinnen, also nicht als Fahrer, sondern als technischer Berater, aus der Geier. Und als der Alexander hat gesagt, Wurz. Alexander Wurz. Und dann hat er gesagt, na, schauen wir mal, letztes Jahr haben wir sehr, sehr viel Pech gehabt, weil da ist er praktisch, in der letzten Stunde ist er das Auto ausgefallen, letztes Jahr. Und, ja, das ist bitter. Und warten wir mal den Abend ab. Und dieses Jahr ist wirklich innerhalb von einer Stunde, sind ja alle 2 Autos abgeschmiert. Und der Nakajima ist im zweiten, Kobayashi ist im zweiten Auto gefahren, den kennt man nur von der Formel 1. Wir können dann noch über Hikikomori reden. Und, das ist ja interessant. Und der hat versucht, das Auto nach Hause zu bringen. Und der ist dann nur mit dem Hybrid gefahren, weil der Motor nicht mehr funktioniert hat. Und der ist immer nur so 30 km/h gefahren. Auf einer Strecke, wo die alle mit den extremsten Geschwindigkeiten. Mit einem Edelschüttel hinten rum. Voll lieb, das ist ja cool Runnings-Geschichte. Eben, und du musst das Auto zurück in die Box tragen quasi. Und das ist das so, ist ja cool Runnings, oder? Das ist eigentlich das ist ein Motorsport. Und echt, dann hat Porsche praktisch, war dann, die haben nur 2 Autos gehabt. Letztes Jahr haben sie 3 Autos gehabt, Toyota hat 3 Autos gehabt. 2 davon sind ziemlich schnell ausgefallen, also ab Mitte des Rennens, und eins war extrem weit hinten. Ein Porsche war weit vorne und ein Porsche war auch extrem lang, 1 Stunde in der Werkstatt, und die sind auch weiter hinten gewesen. Das heißt, es wäre die einmalige Situation gewesen, dass ein Klasse 2 Auto gewinnt, dieses Rebellion Team. Aber der Porsche, ist der erste Porsche ausgeschieden, weil er irgendwas am Motor gehabt hat. Und der zweite ist aber praktisch, der hat 10 Stunden lang Aufholjagd gemacht. Und die sind praktisch, ja, die sind dann Erster geworden. Schade. Der Porsche, der ganz weit hinten war. Und ein Team, das Rebellion heißt, die haben automatisch meine Sympathie. Ja, ist ja, glaube ich, irgendwas mit Schweiz. Viel Schweizer Fahrer, Sebastian Buemi. Du, das möchte ich auch wissen von dir. Und zwar fahrermäßig, fährt der 24 Stunden durch? Es gibt 3 Fahrer. 3 Fahrer pro Auto. Die setzen sie, die sind sie so, weiß nicht, ich glaube, alle 3 Mal wechseln, alle drei Mal die Box anfahren, beim 3. Mal wechseln sie dann den Fahrer. Aber richtig schlafen tut keiner, das ist so wie ein Apokalypsen auch. Naja, wobei, wenn du fertig bist, bist du fertig, oder? Wenn du der erste Fahrer bist. Na, du kommst ja nach dem dritten Stint. Ah, du kommst dann wieder dran. In Gottes Namen. Ich hatte vorhin einen kompletten Tag, die fahren um 3 an. Wahnsinn. Und 4-2 Stunden um 3 sind sie fertig. Mein Magnesiumwert ist 0,7. Und was wäre Soll? Soll ist zwischen 0,7 und 1. Also, okay. Nicht, knapp erwischt. Wart ihr schon mal beim Formel-1-Rennen? Ja, nein. Hockenheimring. Ja. Hockenheim. 2014. Rosberg hat gewonnen. Ja, auf was muss ich mich da vorbereiten? Ja, genau. Auf was muss ich mich da... Du brauchst keinen Gehörschutz, weil die Autos sind kinderfreundlich. Echt? Ja, das sind nicht. Nein, ich hätte gedacht, dass ich einen Gehörschutz brauche. Nein, du brauchst keinen Gehörschutz. Ich nehme ihn mit, ja. Du musst ihn nur nicht reintun. Nein, ich habe gedacht, so Kopfhörer, so Dinge. Wie vielleicht ist das Catering? Wenn du in Österreich bist, dann wäre es nicht schlecht. Ich bin ja nicht in der du dir Catering hast vergessen, du musst da vorher was... Ich meine, jetzt gibt es einen Wischelstand oder... Das Rennen ist so anstrengend für dich als Zuschauer. Du schaust auf die Strecke, du schaust auf die, wenn du eine hast, einen Monitor, Und ich würde dir vorschlagen, du nimmst da die ORF-App und schaust immer mit, damit du weißt, wer vorne ist. Oh ja, das glaube ich nämlich auch, dass man noch nicht viel sieht in Wirklichkeit. Dass ich immer nur da zwischendurch jemanden vorbei sausen. Vielleicht ein T-Shirt? Ein T-Shirt? Soll ich mir ein T-Shirt mitnehmen? Nicht noch gerade genügend. Ferrari-T-Shirt? Oben ohne gedacht, ja, das habe ich jetzt dir gegeben. Blöd. Leider, das kannst du aber nicht anziehen, das ist viel zu wertvoll. Ich wäre mal mit Philippe Massa getroffen. Nein, ich werde mal mit Sonnencreme Ferrari auf dem Rücken schreiben und naja, das ist aber schlechte Idee. Aufbrennen lassen, oder? Bist du Ferrari-Fan? Nein. Also. Ah, du findest Sebastian Vettel gut. You're coming like a madman. Mit Gold Racing. Das letzte Mal, wie ich aus Versehen geschaut habe, also aus Versehen, wie halt eine gestolpert bin in die Formel 1. Ich glaube, das war Monaco. Kann das sein? Was war denn? Kann das sein? Was ist denn passiert? Ich habe geschaut. Nein, na, das siehst du ja eh von der Strecke. Ja, die sind durch den Tunnel gefahren, das ist Monaco, oder? Ja. Und einen hat es halt so quer gegen die Wand gedrückt. Ja, stimmt. Das kann, da kann er was aber der sind aus, da haben wir uns alle erschreckt. Da kann er was dazu. Das war Werle. Hat dann nicht der Vettel dann gewonnen, gell? Ja. Das hat mich nicht so gefreut. Nein, hat mich auch nicht gefreut. Werlein ist eben sauber gefahren. Übrigens, die haben heute die Teamleiterin gekündigt. Oh je. Und Werlein ist praktisch vom Ersatzfahrer von Fernando Alonso, der war nämlich in die Verfahren zur selben Zeit, gekickt worden von hinten und den hat so richtig Draht und raus katapultiert. Ja, und das war das kurze Comeback vom Jason Button. Jason heißt ja, das haben wir gemerkt. Das ist ein dummer Name. Hi, my name is Joe and I'm working in a button factory. Kennst du das? Sicher. Button. Alright. Na toll, ja. Aber wie ist jetzt das? Gibt's nichts zum Essen? Kann man sich da nichts zum Essen kaufen? Kann man Bier trinken? Ja, muss ich da, schau mal, kann ich da so einen Klappsessel mitnehmen oder was? Nein, du kriegst dich ja. Ich weiß nicht, Stehplatz. Du müsstest einmal auf der Homepage von denen schauen, ob du sowas mitnehmen darfst. Ja. Was? Das ist ja verboten. Also ich bin relativ sicher, dass du dir keine Getränke und keine Nahrungsmittel mitnehmen darfst. Ne? Weil die Firma Gösser möchte ja ein Geschäft machen. Ne? Ja, und die Firma Red Bull. Das ist eben, und deswegen sage ich, machen wir mal einen Ausflug nach Le Mans. Machen wir einen Radausflug, fahren da hin, dann campen 24 Stunden lang. Da gibt es einen Rummelplatz. Da kann man zum Beispiel ein Riesenrad fahren. Ja? Ich bin jetzt gefahren. Oh, gell? Geil. Ja. Ich bin gefahren mit Breakdance bin ich gefahren. Aha. In St. Pölten am Kirtag. Ach, der war draußen im Veranstaltungszentrum. Keine Ahnung, wo das los, war. Ne? Hey, Alter, du musst Dagata fahren. Ja, das ist nah. Dagata ist nur leibend. Du stehst auf, wenn es richtig hart bist, stehst auf, stehst dich in die Mitte rein. Ich stelle mir das super vor, du campierst da. Das schaue ich gern zu. Bist du ein Mädchen oder was? Ja. Du gehst am Rummel. Ich bin voll dabei. Und in der Mitte auf der Nacht ist es so heiß und du sagst, es ist so laut. Ich schaue mal zum Rennen und schaust irgendwie die Scheinwerfer, die durch die Nacht fetzen. Ah, das ist gar nicht beleuchtet. Die Strecke ist marginal beleuchtet, aber die ist riesengroß. Können wir da aus Versehen auslaufen, wenn man betrunken ist? Nein. Und man kann auch mit denen, haben sie schon Leute drauf schauen, dass du nicht. Ja. Da fahren wir hin. Aber die sind nicht so streng wie bei der Formel 1 zum Beispiel. Zum Beispiel, da ist einer ins Kiesbeck gefahren und die haben halt so Chassis, wo praktisch alles irgendwie. Chassis! Die Chassis ist die Form des Fahrzeuges, ist das Chassis. Chassis! Und der hat wahnsinnig viel Splitter. Schöne Taxi. Der hat ganz viel Rollkies in seinem Chassis drin gehabt, in diesem ganzen, hinter dem Spoiler und überall. Und der fährt Spoiler? Zurück, Spoiler, und der fährt Spoiler, zurück, okay, auf die Strecke und macht so eine Art Breakdance. So, schert voll aus, damit er diese ganzen Schotter verliert, damit die Leute in der Box weniger zu tun haben. Das ist ja gescheit, und oder? Der Boxen, und der Rennleiter sagt, funkt den Rennleiter von eben diesem Team an und sagt, ob er kindly den Fahrer fragen kann, ob er das lassen kann, weil der macht die ganze Strecken dreckig. Ja. Das hat schon so einen eigenen Charme. Ja, na, da bin ich dabei. Wo ist Le Mans? Ich meine, Frankreich, ja, aber ich. Frankreich ist ein aber großes Frankreich. Französisch. Oh, petit peu, oui, oui. Je suis Bresso. Le Clé. Le Clé. Le Fromage. Le Fromage. Ja. Bresso. Mon face und Bresso. Was heißt Gesicht? Visage, genau. Mon visage. Nein, apropos alte französische Schauspieler. Auf Arte hat es wieder so ein Special gegeben, weil Michel Piccoli 95 Jahre alt worden ist. Der lebt noch immer. Wer ist denn das? Der war Mitte 70 schon. Der Gentleman-Gangster, oder was? Der hat schon mit Romy Schneider gespielt. Und die haben schon viel gemacht. Der Leute Long lebt sogar noch. Ja, ja, echt? Stimmt. Aber Michel Piccoli, großer Charakterdarsteller, war immer relativ experimentierfreudig, auch später. Alter, der war Anfang der 70er Jahre schon Mitte 40 und ist noch immer am Leben. Und ich habe mir jetzt einen Film angeschaut, der heißt Temrock. Und am Anfang wollte ich irgendwie englische Subtitles finden, weil ich habe das nicht verstanden, das Französisch. Und dann stellt sich heraus, das ist eine Fantasiesprache. Und irgendwann einmal in dem Film, man sieht, es wird extrem wenig gesprochen in dem Film. Und irgendwann einmal fängt er sich so zum Räuspern an und man hat den Eindruck, er dreht durch und schreit nur mehr wie ein Höhlenmensch. Und eigentlich, das gehört zum Film dazu, er entwickelt sich zurück und wird so ein Höhlenmenschen. Das heißt, er verbarrikadiert sich in seiner Wohnung, mauert die Tür zu und dann nimmt er einen Vorschlaghammer und haut praktisch das Fenster auf, sodass er irgendwie einen freien Zugang zur Fassade hat. Und dann macht er sich eine Leiter hin. Und gewisse Leute machen es und das sehen Leute und machen es teilweise nach und sie werden dann zurück zu Höhlenmenschen. Das ist ein extrem interessanter Film aus dem 1973 oder so. Temrock kann ich sehr empfehlen. Okay. Ich habe jetzt den Begriff Hikikomori gelernt. Und das bezeichnet Japaner, Mitte 30, die nicht mehr aus ihrem Kinderzimmer rausgehen. Die im Kinderzimmer bleiben. Okay. Und nur noch digital mit der Außenwelt kommunizieren und den Eltern E-Mails schreiben, dass sie endlich wieder was zum Essen vor die Tür stellen sollen. Aber mit den Eltern reden sie dann auch nicht. Machen sie die Tür auf oder brauchen sie nur zweidimensionale Nahrungsmittel, die man unten durchschieben kann? Nein. Die machen dann schon die Tür auf und holen sie es aus. Ich weiß nicht, wie sie es mit den Gags machen. Das weiß ich nicht so ganz genau, aber das ist wirklich extrem. Also die machen extreme Abkapselung. Ich finde interessant, dass die Japaner anscheinend für so Verhaltensdinger ein Wort haben oder sowas. Naja, haben wir ja. Aber nicht so in dem Sinn, oder? Zwangsstörung. Das ist ein verallgemeinter Begriff. Ja, aber das ist wahrscheinlich Hikikomori, ja. Schau, die Engländer sagen ja Urangst, oder? Urangst. Ja. Oder was sagen sie? Angstfressen? Blitzkrieg. Nein, ich meine jetzt. Also, na, Zeitgeist, sagen sie ja. Stimmt. Das ist so wie wir Hikikomori sagen. Oder Kamikaze. Was sie sagen echt? Ersatzauto? Sie sagen Ersatzaudio. Doppelgänger. Doppelganger. Geil. Mir taugt das voll, wenn Amis oder Engländer Deutsch reden. Das finde ich extrem. Your hair ain't Autobahn. Cool. Autobahn. Autobahn. Gibt es irgendwelche Konzerte, die ihr... Also ich würde gerne mit einfach Konzert... Ja, das ist eine gute Idee. Entschuldigung. Yes. Und zwar, letztes Jahr war ich ja fast auf die Arschloch-Donau-Insel gegangen, zum Fest, gell? Aufs Arschloch-Fest von der Donau-Insel. Hans Hinterseer spielt dieses Mal. Aber, und zwar, weil nämlich eine der besten Bands der Welt gespielt hätte. Jedenfalls bin ich nicht hingegangen. Dann sind sie aber zum Glück eh krank gewesen. Weil so alte Männer wie Dinosaur Junior werden schnell krank. Und heuer spielen sie in der Arena. Wann denn? In der Arena im Wuk noch viel besser. 20.07. 20.07. Nein, Wuk. Na passt, da werde ich nachher gleich in den Kalender schauen. Ja. Obwohl ich die Band gar nicht kenne, so wirklich. Nee, man, dann tut er bitte das an. Chris Connell hat sie umgebracht. Was? Der Sänger von Southgarden. Soundgarden. Ja. Soundgarden. Soundgarden. Fallon Black, der ist. Ja, der hat... Was, wieso denn das? Ja, schaut. Er hat sich umgebracht. Ja. Freitod. Suizid. Oh je, naja, traurig. Naja, ich weiß nicht, und hast du einen Konzerttipp? Nein, gar nichts. Weil Im November spielt Iri Revolta, ist aber ein bisschen weit weg. Die spielen aber Abschiedstournee. Die sieht man nachher nie mehr. Naja, ich schaue mal Neil Diamond an im September, aber ich glaube, das ist nicht sehr. Oh, Sweet Caroline. Spielt er denn im Konzerthaus? In der Stadthalle. Oh, und die Mama kommt und der Chefin kommt. Und meine ehemalige Chefin kommt. Ja. Das Neil Diamond ist so Vienna Capitals wie Schiers Naturmusik. Ja, Neil Diamond ist so. Ist echt cool. Ich bin daheim, ich bin 6 Jahre alt und wir hören alle Kassetten von der Mama. Super geil. Großartig. Ja. Große Liebe. Was die bin jetzt immer bei so Feuerwehrfesteln und Feuerwehrwettkämpfen. Warte, nimmst du das einmal mit? Ja, sicher. Voll ich gern. Bin das letzte Mal im Feuerwehrauto gefahren, es war super geil. Ja, dann haben wir auf die Bierbank getanzt bei einer Band, die Rambazamba heißt. Geil. Und dann war schon alles wurscht, dann haben wir aus dem Pokal getrunken und dann waren wir eben... Haben's gewonnen? Nein, 15er von 17. Apropos, was man kann. Ja, das ist aber geil, wenn jeder einen Pokal kriegt. Das ist so richtig so eine Schule. Ja, ja. Oder? Da kriegt da jeder fürs Mitmachen. Und jemand aus dem Pokal getrunken. Du könntest einen Pokal bekommen beim Kartfahren. Ich habe da ein Projekt am Laufen. Kartfahren ist mir zu schnell, das traue ich mich nicht. Oh, das ist echt, da kann nichts passieren. Also da können ja die Haare, die können die Haare hinten drin hängen bleiben. Nein, nur der Schal, du darfst ja keinen Schal tragen. Dann bin ich skalpiert. Doch, das ist passiert einmal. Ich traue mir das nicht. Mit Glotzen fahre ich gerne mit, da muss man da. Nein, ja, man, du kennst es schon in den Helm drinnen. Also wenn das der Grund ist. Ich habe eher Angst, dass ich so einen aufsetzen. So ein, wie hat der Kassen? Wehrlein. Genau, mach. Na, passiert nicht. Ich war in einem Hammam. Habt ihr cool. das schon gemacht? Na. Super geil. Aber ich mag Sauna und Dings, mag ich sowas alles. Hammam ist ein Bad, oder? So ja, das ist so ein, ja, na, gar nicht so dampfig, sondern es ist einfach, es sitzen alle zusammen und dann gibt es so, ich habe nicht gewusst, wie man sich da drinnen verhaltet. Das war mir in der Türkei, weißt du, da war ein bisschen, man weiß es nicht. Mhm. Also man geht dort rein. Was hast du noch angehabt? Ein Bade, also ein Bikini. Ah, Bikini, echt? Ja. Hast ja. du dürfen? Wurde ja. sie getrennt? Nein, das war, war gemischt im Hotel. Also okay. Und dort gibt es so mehrere Becken, wie ein Waschbecken mehr oder weniger, und so Schüsseln. Und du setzt Lavur. Dich dort, ja, Lavur. Und du setzt dich dorthin oder stellst dich dorthin und lässt in das Becken Wasser ein, so wie es dir taugt, warm oder kalt, und dann übergießt du dich mit diesem Wasser. Und dann gibt es in der Mitte, das ist sozusagen so ein Kreis, Achteck, Sechzehneck oder so irgendwas. Und in der Mitte gibt es einen heißen Stein und da kannst du dich nachher drauflegen. Alle gemeinsam? Ja, so nebeneinander, wie du halt Lust hast. Also es tut jeder für sich so einarbeiten, also so halt sich begießen und dann dort hinlegen. Und wenn du Glück hast, dann tut dich wer anderes begießen, weil es ist schon geil, wenn du dort liegst auf dem heißen Stein. Naja, dann tust du ein bisschen so drüber schieben. Schon halt. Irgendwie anders als wie bei uns oder irgendwie. Ja. Ungarn. Also du machst einen Aufguss praktisch auf dir. Ja, und das ist auch nicht so dampfig, das Ganze. Okay. Es ist nicht so dampfig und es ist nicht so super warm. Es ist halt angenehm. Ja? Ja. Was ich aber auch verstehen kann, weil in der Türkei ist sowieso heiß. Ja, ja. Du musst die Poren öffnen auch, dass das dann. Ja, und du kannst die mit warmem oder kaltem Wasser, aber das ist halt so sozusagen zum Reinigen. Also du schwitzt jetzt praktisch nicht. Das ist wirklich nein, du schwitzt nicht. Aber nicht mehr, als du sowieso draußen schwitzen würdest. Naja, es ist so, die eine Türkin hat gesagt, naja, einerseits ist es dafür da, dass die Frauen ein bisschen tratschen können mal in Ruhe. Zum Glück tratschen Männer nicht, gell? Ja. Ja, sie hat, also, diese Seite hat sie jetzt Sarkasmus. Und wenn... Sarkasmus. Und wenn jetzt, also sie hat dann, wir sind dann so da gelegen heute halt alle und sie ist dann dahergekommen und hat gesagt, naja, wenn sie jetzt da einen Sohn hätte im heiratsfähigen Alter, dann würde sie sich jetzt uns ein bisschen genauer anschauen und würde halt sozusagen sagen, da, der oder der. Und es wird auch die zukünftige Frau sozusagen, wird halt von der Mutter und von Tanten und was alles in Augenschein genommen, damit die halt nackert, was die, weil sie sonst relativ verhüllt ist, damit sie nicht, was die nicht einen krummerten Haxen hat oder so. Schöne Spatzi, zack, Hackerl. Ja, genau. Aber bei der Frau ist bei meinen, halt. Stimmt, weil man sieht eigentlich keine Frauen irgendwie in der Öffentlichkeit herumhängen. Man sieht immer nur die Männer in der Kulturvereine Bier trinken und. Bei uns. Ja, aber das sind, glaube ich, zwei verschiedene Kulturen. Mhm. Also Türken in Istanbul und Türken in Wien sind nicht die gleichen. Istanbul ja, ist ja säkularisiert, das ist bei uns die. Das, ja, ja, also so wie ich das gehört habe und verstanden habe, ist es echt so, dass das halt in der Türkei, also allgemein in den Städten in der Türkei, das sind die Leute so wie wir. Und vom Land und bei ja. uns halt sind sie eher so, so wobei die in der Türkei also und nationalistisch unterwegs. Ja, die ich kennengelernt habe. Aber deine Freien sind ja dann auch wahrscheinlich, die, ja, die sozusagen in der sind. Türkei leben, beziehungsweise ursprünglich Türken und Türkinnen sind, haben wir gesagt, es ist in der Türkei ganz verschieden, also ganz unterschiedlich. In Antalya sind sie total offen und, ja, und genau anders, so, es ja, ist halt super touristisch. In Istanbul ist es auch wieder anders, in Ankara und in Bursa und bla bla bla und in ganz anderen, also in, und vor allem, also je weiter du sozusagen nach Asien rüberkommst, oder bist ja schon in Asien, desto ja, konservativer und je ländlicher die Gegend halt auch ist, ist natürlich auch ein Unterschied. Da fällt mir ein, ja, aber das ist ja, das ist ja überall so, ja. Dampfbad. Der Orson Welles hat einmal eine Szene im Dampfbad gedreht, weil er kein Geld gehabt hat für Kleidung. Ja, ich weiß nicht, Hamlet oder irgendwie sowas hat er mal im Dampfbad gedreht, weil er hat keine Kostüme gehabt. Die haben ja praktisch vom Produktionsstab keine Kostüme gebracht und da hat er das einfach im türkischen Dampfbad gemacht. Jetzt haben wir praktisch Konzerte durch, wir gehen auf keine Konzerte. Wohl! Dinosaurier Junior. Ja, wir kennen ja auch noch. Da werden wir gleich nachher am Kalender schauen. Wenn Kasabian eine verzerrte Gitarre und ein Schlagzeug hat, bin ich dabei. Passt. Im Notfall müssen wir halt schauen, ob du schon wieder was trinken darfst bis dahin. Ja. Und müssen wir schauen, eins war nur so die Sache Open Air Kinos. Ja, gerne. Ja, das war der dabei. Path of Glory spielen zum Beispiel am Jodok-Finkplatz. Jodok-Finkplatz? Da waren wir doch schon, oder? Waren wir doch schon. Dr. Strangelove. Schlaf haben wir da angeschaut, genau. Das, Namen. Das war ja ein trauriger Film. Ah, ja. Servus, Beschlecks. Peter Sellers ist super, überhaupt das Partyschreck. Ja, das kenne ich nicht. Die Szene, wo er auf der Toilette ist und praktisch alles unter Wasser setzt und er begann uns damit, dass er das Toilettenpapier auszieht und es läuft immer weiter. Und er schaut sich das so eine Zeit lang an, bis es leer ist. Das ist ein Brite, gell? Peter Sellers ist, glaube ich, gebürtiger Brite, ja. Ja, das ist so typisch. Der hat praktisch seinen Erben damals 200 Pfund hinterlassen. Geil. In your face. Ja. Erbe in your face. Haben wir noch was? Ich bin sehr viel. Kleinigkeiten habe ich, aber eigentlich bin ich fertig. Ja, passt. Genau. Wiederschauen. Wiederschauen. Wiedersehen. Wiedersehen.